Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Uncommon Taste. Jetzt das groß angekündigte Jubiläum vom letzten Mal, das dann doch keins war, also doch nur die 15. ist ein bisschen langweilig. Aber wir haben gerade festgestellt, wir nähern uns dem Einjahresjubiläum so langsam. Wir haben die erste Folge hochgeladen am 2. September 2012 und der ist jetzt ja, naja gut, der ist noch ein bisschen hin, ne? Aber wir sind auf dem Wege dahin auf jeden Fall. Ein halbes Jahr haben wir hinter uns schon. Da wird es dann ein großes Jubiläum geben, was natürlich jetzt auch schon wieder ja völlig vorgezogen und so, wie auch immer. Wie immer hört ihr mich, Merlin, und wie auch immer hört ihr Joe. Joe, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, mir geht's wie immer ganz gut. Nach das Wetter jetzt auch wieder besser geworden ist in den letzten Tagen, lässt sich das Stimmt. hier in Deutschland auch wieder sehr viel besser genießen oder besser leben, sag ich mal so. Und ja, wie geht's dir? Ja, ich bin ja kein großer Freund des Sommers oder zumindest nicht der Hitze und dass wir den Frühling einfach mal so übersprungen haben, so nonchalant irgendwie und jetzt hier mit 25 bis 30 Grad in der Gegend rumgucken, passt mir überhaupt nicht in den Kram. Ich bin da mehr als unzufrieden mit und am Schwitzen und unzufrieden. Dafür kriegst du am Wochenende ja wieder Herbst. Ehrlich, dafür kriegst du am Wochenende wieder volle Packung Regen. Geil. Ja, keine Ahnung. Doch, ist an sich schon schön. Ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, so blauer Himmel und Sonnenschein ist schon etwas angenehmer irgendwie, auch wenn ich natürlich nur nach draußen gucke und nicht nach draußen gehe, wie sie es gehört. Ich muss natürlich den ganzen Tag drin sitzen. Aber ja, doch, so ein bisschen angenehm finde ich das Wetter dann auch. Wie gesagt, ist mir ein bisschen zu warm schon wieder. Aber naja, demnächst wird angegrillt und dann kann auch ich die Wärme genießen, wenn wir dann abends so kurz vor Sonnenuntergang noch im T-Shirt draußen sitzen können. Dann werde ich auch damit zufrieden sein, vermutlich. Ja, diese Woche erwartet euch ja eine neuere Neuerung quasi, eine etwas kleinere allerdings. Wir machen ein News Update und zwar ist uns das schon öfter mal vorgekommen, dass wir quasi zu ehemaligen News beziehungsweise zu ehemaligen Meldungen, die wir in einer anderen Folge hatten, irgendwie kleine Updates haben. Ist ja klar, da passiert ja auch regelmäßig mal wieder was und das ist auch diese Woche der Fall und wir haben beschlossen, damit wir die jetzt mal richtig gebührend einführen können, machen wir eine eigene kleine Extra-Rubrik, die wird vor der eigentlich News-Übersicht kommen und erstmal ganz banal nur News-Update heißen, bis uns oder euch was Besseres einfällt. Falls ihr da Ideen habt, schickt uns das einfach. Wir waren mal ewig unkreativ, wie sie es gehört. Wie immer halt. Wie immer halt, genau. Und in der werden wir, wie gesagt, einfach kleine Updates zu den News geben, die wir in früheren Folgen hatten. Das ist natürlich logischerweise nicht immer alle zwei Wochen der Fall, dass wir da irgendwie was Relevantes zu sagen haben. Das heißt, es wird nicht jedes Mal Teil der Folge sein, aber immer wenn es eben was gibt, irgendwie kleines oder großes Update, dann werden wir euch damit quasi auf dem Laufenden halten und haben dann eine eigene Kategorie draus gemacht, weil sich bei den meisten kleineren Updates eben sich nicht lohnt, nochmal eine eigene News Meldung dazu zu machen. Entsprechend ab jetzt in Zukunft vielleicht ab und an mal wird es ein kleines News-Update geben zu Meldungen, die wir davor mal hatten, zu denen es gerade wieder relevante und interessante Sachen zu sagen gibt. Und damit werden wir dann auch gleich als erstes loslegen. Danach haben wir den ganz normalen News-Teil. Da haben wir dieses Mal, weil in den letzten zwei Wochen auch gar nicht so wahnsinnig viel Spannendes passiert ist, zumindest in den letzten, zehn Tagen bis gestern so ungefähr, weil dann kamen nämlich doch noch ein paar größere Nachrichten, die ganz interessant sind, die wir dann auch behandeln werden. Als erstes wird im News-Teil dann die Meldung kommen, dass Nintendo keine Pressekonferenz auf der E3 haben wird, keine große. Das wird die meisten wohl überrascht haben, allerdings konnte Nintendo es auch recht nachvollziehbar begründen und das werden wir halt einfach mal kurz durchdiskutieren. Als nächstes wird euch dann Joe was zum Xbox-Reveal erzählen. Es gibt jetzt einen Termin endlich für das Reveal Event der Xbox, der nächsten, das ist am 21. Mai. Da wird Joe euch mal eine kurze Übersicht geben, was euch da erwartet. Und die letzte Meldung, die wir dann haben, wird das neue Projekt von Shinji Mikami sein, das er zusammen mit Bethesda macht, nämlich The Evil Within. Eigentlich eine ganz spannende Geschichte, gab es letzte Woche so ein paar kleine Teaser, die dazu rausgekommen sind, die noch nicht viel gesagt haben irgendwie. Klein passt da auf jeden Fall gut. Ja, zum Teil 4 Sekunden lang. Fand ich persönlich ganz glorios, ganz klasse Idee auch, hat mir gut gefallen. Aber dazu werde ich dann euch nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Und dann werden wir auch gleich ins Hauptthema übergehen, das sich so ein bisschen auch eben an der letzten News-Story orientiert, nämlich an Shinji Mikami. Denn es soll dabei um die großen Designer und die großen Spielefirmen unserer Generation und auch der letzten Generation gehen. Und zwar, was für einen Einfluss die denn auf die Perzeption eines Spiels haben, dass sie zum Teil einfach nur mit produzieren, zum Teil natürlich auch entwickeln. Uns ist einfach aufgefallen, dass wir, als wir The Evil Within gehört haben und beziehungsweise erstmal gehört haben, Survival Horror von Bethesda, waren wir so, naja, könnte ganz nett werden. Als wir allerdings gehört haben, dass Shinji Mikami dabei ist, seines Zeichens, wie natürlich die meisten von euch wissen werden, Resident Evil Erfinder mehr oder minder, waren wir plötzlich doch durchaus gespannt, was da jetzt bei rauskommt, und darauf aufbauen wollen wir uns einfach mal angucken, ja, wie einfach ja der Eindruck verändert wird, wenn man eben mitkriegt, wer hinter einem Spiel steckt, welche Firma, welcher Entwickler, welche Persönlichkeit einfach auch, und das soll dann einfach unser Hauptthema sein. Aber ich würde sagen, dann starten wir gleich mal in das kleine News-Update, das Joe für euch machen wird, weil wir nämlich zwei Meldungen zu News aus vergangenen Folgen haben. Joe, leg einfach mal los, würde ich sagen. Genau, das erste News-Update betrifft die britische Firma Ghostlight. Vor ein paar Folgen haben wir euch mal darüber berichtet, dass Ghostlight vorhat, als Publisher bestimmte japanische Rollenspiele auf den PC zu portieren, dass sie auch ein Projekt bereits mehr oder weniger in der Mache haben, aber noch nichts dazu weiter sagen konnten. Und das ist jetzt vorbei. Und zwar hat Ghostlight jetzt angekündigt, dass sie Agarest Generations of War auf den PC bringen werden, nämlich über die Steam-Plattform. Das Spiel hat nämlich über Steam Greenlight genug Stimmen erhalten und kann damit jetzt offiziell auch auf Steam veröffentlicht werden. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt, soll aber, wenn möglich, noch 2013 erscheinen. Wem der Titel nichts sagt, Agarest Generations of War ist ein japanisches SRPG, könnte man sagen. Also eher strategisch rundenbasiert, bisschen ähnlich wie Disgaea, wobei ja, Disgaea vielleicht eher wie Growlancer, wenn das welche kennen. Ich habe selbst noch nicht gespielt, das gibt's bisher für die PlayStation 3. Soll aber ein ganz recht interessanter Mix sein aus Taktik-RPG, auch ein bisschen Social Gameplay Elements, nicht wie Persona, aber so ein bisschen wie Dating-Simulation in Visual Novels. Ich würde sagen, es ist schon ein recht Nischentitel, aber es gibt ja bestimmt Leute, die sich auch vielleicht dafür begeistern können, wenn es auf den PC kommt. Die Leute, die können sich ja auf jeden Fall darauf freuen, dass es endlich so ein Spiel auf dem PC gibt. Ja, willst du was dazu sagen? Nö. Keine Ahnung, ja. Also es ist natürlich jetzt erstmal, als man das erste Mal jetzt von Ghostlight gehört hat, damals, glaube ich, war wahrscheinlich eher bei dir, aber auch bei mir so ein bisschen die Spannung, was sie letztendlich dann portieren werden. Dass es jetzt so ein Nischentitel geworden ist, war vielleicht ein bisschen zu erwarten, trotzdem vielleicht ein bisschen enttäuschend für so manch einen. Aber bleibt erstmal abzuwarten. Ich denke, das ist einfach erstmal eine gute Fingerübung. Da kann man auch mal sehen, wie gut es funktioniert, ob sich sowas denn verkauft. Ist natürlich ein bisschen schwierig mit so einem Nischentitel, wie gesagt, den eh kaum einer kennt. Aber trotzdem einfach mal auch zu sehen, vor allem von der technischen Seite, wie gut sie das hinkriegen. Bleibt jetzt mal abzuwarten. Immerhin gibt es jetzt zumindest mal das erste konkrete Projekt, zu dem man dann... Ich meine, wenn es über Steam schon mal genug Stimmen über Greenlight gekriegt hat, dann scheint da zumindest eine gewisse Resonanz da zu sein. Ja, definitiv. Also wenn es klar, stimmt auch, über Greenlight, da hängt es ja rein von den Votes quasi der Community ab, und wenn es da genug Leute gab, die es haben wollten, um es über Steam dann zu vertreiben, bedeutet das, dass es sich zwangsläufig auch eigentlich so ungefähr lohnen müsste. Das ist ja quasi der Sinn von Greenlight, dass wenn es genug Fan-Votings gibt, dass man schon genug potenzielle Käufer quasi absehen kann, dass es dann gemacht wird, dass es eben auch verkauft wird. Von daher klar, also grundlegend erstmal wird es zumindest nicht absolut floppen. Nee, da kann man wohl nicht mit rechnen. Genau, dann kommen wir gleich zum zweiten News-Update, und zwar haben wir auch vor ein paar Folgen über die THQ-Auktion berichtet, wo verschiedene Franchises und Studios vom mittlerweile bankrott gegangenen THQ von der THQ-Firma versteigert wurden, und damals ist uns aufgefallen, dass die große Darksiders-Franchise keinen Abnehmer gefunden hat. Das hat sich seit den vergangenen Tagen geändert, und zwar wurde die Darksiders-Franchise zusammen im Paket mit vielen anderen kleinen Franchises, die ich jetzt hier nicht im Allgemeinen aufzählen möchte, an Nordic Games für insgesamt 4,9 Millionen Dollar versteigert. Meiner Meinung nach schon ein Schnäppchen, mehr oder weniger. Ja, definitiv. Der CEO von Nordic Games hat auch schon bereits angekündigt, dass man sehr wohl plant, einen Nachfolger von Darksiders 2 herauszubringen. Also alle Darksiders-Fans können sich da schon mal freuen. Und er hat darauf betont, dass man keinen beschissenen Nachfolger herausbringen möchte. Ich glaube, im Wortwörtlich hat er das auch wirklich so gesagt. Und hat dann auch gesagt, dass sie sogar versuchen wollen, mit Crytek USA zu kooperieren. Also Crytek USA ist ja das ehemalige Vigil Games Studio, was damals auch für die Darksiders-Reihe verantwortlich war, das jetzt in Crytek USA umbenannt wurde. Sie wollen versuchen, da vielleicht miteinander zu kooperieren, dass dann auch die Entwickler, die an Darksiders bisher gearbeitet haben, wieder weiter an der Reihe arbeiten können. bleibt abzuwarten, wie das jetzt wird. Denk mal, Darksiders-Fans können sich zumindest schon mal freuen, dass ihre Franchise zumindest wieder einen Abnehmer gefunden hat, dass es in der Zukunft vielleicht dann doch neue Teile dieser Franchise geben wird. Und ja, bleibt abzuwarten, was da was wird. Definitiv. Also bleibt vor allem erstmal abzuwarten, wie dann tatsächlich mit den ehemaligen Vigil-Mitarbeitern die Kooperation laufen wird. Ja. Aber so grundlegend, ja, cool auf jeden Fall, dass es endlich verkauft wurde und jetzt bleibt einfach abzuwarten, was sie draus machen. Ja, es war am Anfang, denke ich, für die meisten sowieso absolut überraschend, dass es nicht gleich weggegangen ist. Von daher, jetzt hat es auf jeden Fall einen Abnehmer gefunden und ist nicht einfach so in der Versenkung verschwunden. Das ist ja schon mal super auf jeden Fall. Genau. Dann war es das für die News-Updates, würde ich sagen, diese Folge. Dann können wir auch zu den richtigen News übergehen. Richtig, zu den neuen News quasi übergehen. Ja, da starten wir dann auch gleich mit, ja, wie gesagt, die letzten paar Tage haben eigentlich die wichtigsten News gebracht. Da starten wir auch gleich mit dem fast aktuellsten, nämlich hat Nintendo gerade angekündigt, dass sie keine Pressekonferenz auf der E3 machen werden, keine große. Das war jetzt im ersten Moment erstmal eine ziemlich große Überraschung, glaube ich. Im Nachhinein, wenn man sich die Begründung dann anhört und sich ein bisschen anguckt, wie es gerade mit Nintendo steht, dann macht das irgendwie auch Sinn. Sie werden auf jeden Fall logischerweise auf der Messe vertreten sein. Sie werden mehrere kleinere Events machen, nach eigener Aussage, und den Fokus logischerweise auf die Software legen. Ich meine, sie stellen keine Hardware vor. Das war unter anderem auch die Begründung, warum sie eben keine Pressekonferenz machen, weil sie eben keine neue Hardware vorstellen. Entsprechend wird man sich auf die Software konzentrieren. Das Wort Hands-on-Events ist gefallen. Ob das jetzt tatsächlich bedeutet, dass es spielbare Versionen wie von zum Beispiel, was erwartet wird, Ankündigungen zu neuem Mario Kart, zum neuen Smash Brothers für Wii U, ob das wirklich vielleicht auch spielbare Versionen sein werden oder nicht, das wird man dann einfach sehen müssen. Die richtige Begründung dafür quasi, also Iwata hat sich geäußert und die Begründung war quasi, dass es einfach zu viele verschiedene Zielgruppen auf der Präsentation gibt auf der E3. Das sind natürlich logischerweise die Kunden, das sind Händler, das sind PR-Leute von anderen großen Firmen, und dass man es quasi besser zuschneiden kann, wenn man nicht eine große Pressekonferenz macht, sondern eben mehrere kleine Events. Und außerdem, und das war eigentlich quasi die, ja, sagen wir jetzt mal bessere nachvollziehbare Begründung, dass sie einfach während der Zeit, vor allem für die Spieler und für Ankündigungen, Nintendo Direct nutzen wollen, für die Zeit während der E3, um Spiele anzukündigen, und dass sich das wohl in der Vergangenheit sowieso als sehr probates Mittel irgendwie hervorgetan hat, um eben möglichst schnell und vor allem auch unabhängig von großen Events Infos an die Spieler zu bringen. Sie haben ja tatsächlich auch Nintendo Direct schon bislang recht, ja, sagen wir jetzt mal, umfangreich und auch wirklich recht gut genutzt, und jetzt scheinen sie einfach dadurch, dass sie eben nicht keine Hardware vorstellen, sich darauf ein bisschen, ja, stützen zu wollen. Ist natürlich für sie an sich grundlegend erstmal ein etwas angenehmeres Umfeld, würde ich jetzt mal behaupten. Du kannst es wesentlich besser planen per Stream, du kannst den Inhalt wesentlich besser kontrollieren, es kann in dem Sinne keine Ausfälle geben, wie das auf so einer Live-Pressekonferenz natürlich immer der Fall sein kann. Man erinnere sich daran, wie versucht wird, live ein Zelda-Spiel zu spielen mit der Wiimote, und das funktioniert vorne und hinten nicht. Sowas kann natürlich in einem Nintendo Direct-Kontext, wo du eben kompletten Einfluss auf den Inhalt hast, eben nicht passieren. Und außerdem, glaube ich, wollen sie tatsächlich einfach auch nicht in Konkurrenz treten mit den Pressekonferenzen der beiden großen Konkurrenten, mit Sony und Microsoft, die neue Hardware vorstellen, die wohl von allen richtig groß erwartet werden, und dagegen kann ja Nintendo letztendlich nur abstinken. Von daher war es, also ist jetzt schwierig zu sagen, wir warten jetzt mal ab, wie es nach der E3 läuft, wie so die Resonanz darauf ist, dass es keine Pressekonferenz gibt, auch einfach mal gucken, wie die anderen Pressekonferenzen der anderen beiden großen laufen. Ich bleibe noch abzuwarten, aber grundlegend glaube ich, dass es nicht gerade die schlechteste Entscheidung ist, das so zu handhaben, wenn man nicht direkt konkurrieren möchte mit den beiden anderen großen, mit Sony und Microsoft. Und wie gesagt, Nintendo Direct zu nutzen, ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, das weiterhin als Channel quasi für Nintendo-Fans zu etablieren. Grundlegend, wie gesagt, am ersten Mal ist das, glaube ich, überraschend für die meisten, aber es macht definitiv Sinn, das so zu handhaben, wenn man jetzt die Begründung hört. Ja, also ich habe das eigentlich auch genauso gesehen. Also im ersten Moment war ich auch ein bisschen, ja, überrascht darüber und habe mir dann auch schon die Reaktion ausgemalt. Aber als ich mir dann so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mir auch gedacht, also so wenig Sinn macht das gar nicht, wie das euch auf den ersten Blick anhört. Natürlich, klar, eine E3-Pressekonferenz ist natürlich für uns Spieler immer etwas ganz Großes. Es ist halt irgendwie so das große Highlight, auf das man irgendwie hinsteuert, auf das man sehnsüchtig erwartet. Aber wie Marian auch schon gesagt hat, also in den vergangenen Nintendo Directs haben wir schon gezeigt, Nintendo kann über Nintendo Direct sehr viel kurzfristiger und sehr viel flexibler auf, beziehungsweise in den Markt eingreifen durch Ankündigungen. Also sie müssen nicht auf diese großen Events warten. Und es wurden ja auch bereits ziemlich große Titel auch über solche Nintendo Directs angekündigt. Wir hatten jetzt letzte Woche ein Nintendo Direct zum 3DS, wo jetzt auch ein Nachfolger zu Zelda Link to the Past zum Beispiel angekündigt wurde. Ja. Auch das neue Project X von von Monolith, was für die Wii U kommt, wurde auch über Nintendo Direct angekündigt. Also ich denke, Nintendo geht da auf jeden Fall seinen eigenen Weg. Was ich auf jeden Fall aus dieser Nachricht noch gezogen habe, dass sie gesagt haben, sie stellen keine neue Hardware vor. Das bedeutet, es wird keine neue Revision des 3DS geben. Das ist ja auch sowas, wo man sich wieder überlegt hat, ja, kommt nach dem 3DS XL jetzt vielleicht doch der 3DSi oder was auch immer. Das wird anscheinend also nicht passieren. Zweitens, das ist vielleicht ein bisschen böse, aber die Reaktion im Forum oder in den Foren waren dann immer so, wo sollen wir jetzt unsere lustigen GIFs herkriegen, wenn Nintendo nicht mehr auf der E3 da ist? Also, ja, es ist schon irgendwie so ein bisschen schade, dass es diesmal nur zwei Pressekonferenzen gibt, aber klar, ich denke, der Fokus dieser E3 liegt eindeutig auf Microsoft und auf Sony. Das weiß Nintendo auch, ja. Ja, das weiß Nintendo auch. Trotzdem, ja, so ein bisschen enttäuschend ist es schon. Ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, wieder drei große Pressekonferenzen zu haben, alle drei vergleichen zu können. Ja, definitiv, aber gut, also wie ich schon gesagt habe und wie wahrscheinlich auch sich Nintendo selbst gedacht hat, das ist halt, ja, es macht halt Sinn, sie werden definitiv abstinken. Sie können nichts ansatzweise so Spannendes revealen wie... Wobei man das letztes Jahr auch gedacht hat, dass Sony und Microsoft nur abstinken können, weil Nintendo seine Wii U hat, aber im Endeffekt ging das ja voll ins Wasser. Also gut, aber das war ja damals... Ja, das kann ich auch noch was sagen, die letzten, vielleicht bin es nur ich, aber die letzten Jahre waren die Nintendo-Pressekonferenzen allesamt schlecht, meiner Meinung nach. Siehst du, aber das ist ja auch so eine Sache, ich meine, das war ja auch in dem Sinne so nicht geplant. Klar, das kann auch passieren, aber gehen wir mal davon aus, dass Sony und Microsoft nicht den Fehler machen werden, den Nintendo gemacht hat, und dann stinkt Nintendo ab. Und damit wird Nintendo ja rechnen, die gehen ja nicht vom Worst Case aus und sagen, oder vom Best Case für sie, und sagen, also Sony und Microsoft werden wahrscheinlich eine ultra beschissene Pressekonferenz machen, sodass wir doch noch irgendwas gewinnen können. Gehen wir mal davon aus, dass sie es gut machen, und in dem Fall lohnt es sich für Nintendo nicht, quasi eine eigene zu machen, von daher war das wahrscheinlich im Nachhinein schon eine schlaue Entscheidung. Aber gut, das warten wir jetzt erstmal ab, wie es dann auf der eigentlichen Pressekonferenz läuft. Und wenn es wirklich spezielle Hands-on-Sessions eben für Amerika bzw. den westlichen Markt geben wird und die gut gehandhabt werden, dann kann ich mir vorstellen, dass es definitiv die richtige Entscheidung war und man im Nachhinein klar sagen kann, okay, das war wesentlich besser gehandhabt. Ich glaube, der Nachteil von Hands-on ist einfach nur, dass du das Gefühl hast, dass die Leute, die dann dort sind, die haben dann mehr davon als derjenige, der halt, also der Spieler, der halt zu Hause im Wohnzimmer hockt. Und ja, klar, natürlich, das ist immer der Fall. Also muss man ja gucken, wie da dann irgendwie die Möglichkeiten sind, eben für die Presse auch trotzdem von den Hands-on-Sessions eben zu filmen zum Beispiel. Was ja relativ selten der Fall ist, oder zu berichten. Das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, warten wir es jetzt einfach mal ab. Da kann man jetzt viel drüber spekulieren. Grundlegend erstmal die Ankündigung macht nach dem zweiten Betrachten auf jeden Fall einigermaßen viel Sinn, und wir schauen mal, wie Nintendo damit umgeht. Würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten, nämlich dem, ja. Nämlich zur Konkurrenz. Genau, zur Konkurrenz, und wie wir schon wussten, ein Event vor der E3, auf dem Microsoft dann auch ähnlich wie Sony nochmal gesondert seine neue Konsole vorstellt. Ja, Joe, was gibt's da zu berichten? Genau, also Microsoft hat gestern endlich, ja, Nägel mit Köpfen gemacht und offiziell bestätigt, dass die neue Xbox auf einem eigenen Event, auf dem eigenen firmeninternen Gelände in Redmond, am 21. Mai präsentiert wird. Das wird hierzulande um 19 Uhr beginnen, also 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mhm. Man hat schon ein bisschen was zum Verraten, was man da wahrscheinlich sehen kann. Also es wird auf jeden Fall neue Xbox revealed, so viel ist schon mal klar. Sie sind da auf jeden Fall sehr viel deutlicher als Sony. Ja. Auf dem Blog von Major Nelson, also der immer wieder von die neuesten Infos von Microsoft wieder zu Xbox wiedergibt, steht geschrieben, dass sie an dem Tag also Microsofts Vision für die neue Xbox präsentieren wollen und einen ersten Einblick in die Zukunft geben wollen, und dann 19 Tage später, wo dann auch schon ihre E3-Pressekonferenz ist, wollen sie dann laut ihrer Aussage diese Unterhaltung fortführen und dann auch das volle Line-up von Spielen vorstellen. Es sind nämlich nur ein bisschen weniger als 3 Wochen zwischen diesen beiden Events, weshalb ich mich da auch schon gefragt habe, wie werden sie die Inhalte trennen, werden sie Sachen vielleicht wiederholen, wie halten sie das ungefähr so frisch, dass beide Events irgendwie spannend und interessant werden, werden sie Spiele auf beiden Events zeigen, also wenn man dem Satz von Major Nelson genau in der Lupe nimmt, könnte man meinen, okay, sie werden gar keine Spiele zeigen, sondern erstmal einfach nur die Konsole und kurz vielleicht ein Konzept oder das Konzept der Konsole vorstellen, ohne Spiele zu zeigen. Und dann erst auf der E3 mit Spielen aufwarten oder vielleicht sogar auch schon im ersten Event so ein paar Spiele zeigen. Das werden wir dann sehen. Ich denke, Merle und ich werden dann auf jeden Fall am 21. Mai um 19 Uhr dann wieder gemeinsam vom Fernseher hocken und zuschauen, und wir sind sehr gespannt darauf, weil damit endlich endlich Klarheit bestehen dürfte, welche Gerüchte sind jetzt wahr, wie sieht's aus mit Always Online, wie sieht die Anbindung aus, welche Konzepte, also Anbindung von Kinect aus, gibt's irgendwelche neuen Konzepte, mit die sie von Sony unterscheiden, wie sieht's hardware-technisch aus, ist wirklich genau das gleiche, also dann sind diese Spekulatius Geschichten dann endlich vorbei, und wir haben dann endlich Handfestes, worüber wir reden können, und dann kann sich auch wahrscheinlich jeder Core-Konsolenspieler dann auch sich überlegen, wird es jetzt die PlayStation 4 oder die neue Xbox, wie auch immer sie heißen wird, das ist ja auch noch etwas, was spannend ist. Xbox 720, Xbox Next oder was völlig Bescheuertes. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, also was, glaube ich, vor allem auch interessant ist, dann halt dann endlich auch überhaupt die Spekulation zum eigentlichen Vergleich der Konsolen damit quasi gegessen sind. Dann ist es wirklich klar, das können die beiden Konsolen, so stehen sie im Vergleich zueinander und dann kann man endlich mal mit Hand und Fuß drüber diskutieren, wo da jetzt Vor- und Nachteile sind, auf welcher Seite. Bislang muss man sagen, dass, ja, von den Gerüchten her gab es vor dem Reveal der PS4 durchaus, ja, interessantere Sachen zu berichten. Also die Gerüchte zur PS4, was Features und so anging, waren wesentlich lebhafter. Es gab wesentlich mehr und auch wesentlich interessantere, die sich dann im Nachhinein auch zum großen Teil eigentlich als wahr erwiesen haben. Bei der Xbox habe ich das Gefühl, es ist alles noch sehr in der Schwebe. Man kann noch fast nichts sagen. Ich meine, gerade das, was die PS4 ja letztendlich ausmachen wird, ist ja eben nicht der riesige Hardware-Sprung, den sie einfach nicht macht, da haben wir ja nun ausführlich schon drüber geredet, sondern eben die ganzen kleinen netten Features, die das ganze Gameplay erweitern und auch den sozialen Aspekt sehr betonen. Wie reagiert Microsoft da drauf? Hat Microsoft wirklich einfach die Kernkonsole wie die Xbox 360 mit besserer Hardware und das war's? Oder haben sie sich ähnlich wie Sony auch Gedanken gemacht, wie man das Ganze sinnvoll erweitern kann? Das ist jetzt für mich das Spannendste, weil es, wie gesagt, da wesentlich weniger Gerüchte gibt. Es gibt ehrlich gesagt wesentlich mehr negative Gerüchte als positive zur neuen Xbox bislang. Das war bei Sony ein bisschen was anderes. Ja, da sind wir mal gespannt drauf. Und an sich ist, glaube ich, einfach, ja, ich bin auch gespannt, wie sie das mit den Games machen. Diese 2-3 Wochen dazwischen, zwischen E3 und dem eigentlichen Event, können nicht ursprünglich geplant gewesen sein von Microsoft, weil das einfach nicht besonders ideal ist. Also ich glaube, ursprünglich geplant, das wurde ja auch schon mal nach hinten verschoben, war ein Event, das ein ganz Stück früher stattfindet. April war, glaube ich, zuerst. Die ersten Gerüchte haben alle gesagt April. Ja, und ich kann ja auch gut durchaus sein, dass das am Anfang als für den April geplant war, was wesentlich sinnvoller gewesen wäre. Jetzt ist tatsächlich so, dass man es noch kurz vor der E3 raushaut. Und wenn man natürlich dann keine Spiele zeigt, weil man sich für die E3 aufhebt, dann ist es halt so ein 3 Wochen Warten auf Spiele, was wohl die meisten Leute interessieren wird, was dann auch den einen oder anderen frustrieren könnte, kann ich mir vorstellen. Muss man mal gucken, wie sie damit umgehen. Ja, vor allem muss man halt bedenken, auf der E3 hat Sony natürlich sofort einen Tag später die Chance zu kontern. Also klar, sie werden nicht darauf reagieren, aber Sony ist dann halt auf der E3 präsent. Das heißt, da ist dann keine, also von der PlayStation 4 wissen wir jetzt schon 2 Monate lang. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet, aber die Xbox 360 wird, oder die neue Xbox wird 3 Wochen allein im Rampenlicht stehen und dann wird auf der E3 sind halt beides da und da wird über beide gesprochen. Also sie haben auf jeden Fall relativ, also weniger Zeit, selbst im Fokus zu stehen und da muss man einfach mal schauen, wie das wird. Also optimal empfinde ich den Termin jetzt auch nicht. Ja gut, aber wie gesagt, das war wahrscheinlich auch grundlegend gar nicht so geplant von Microsoft und war vermutlich dann eher eine Entscheidung, die auf anderen Problemen, sagen wir jetzt mal, beruhten. Zum Beispiel, weiß ich was, vielleicht liefen Prototypen noch nicht richtig oder so, je nachdem, wie sie es geplant hatten. Kann ja alles Mögliche sein. Bleibt jetzt abzuwarten, was sie dann eben am 21. Mai da machen. Wenn sie das gut handhaben, dann muss es nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber es könnte durchaus, glaube ich, dann auch zu einem Nachteil werden noch. Warten wir mal ab, schauen wir mal, vor allem, wie es dann auch auf der E3 aussieht. Ja, gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News. Ja, das spielemäßig wahrscheinlich interessanteste der letzten 2 Wochen. Ganz abgesehen von Hardware, beziehungsweise halt Hardware und den großen Hardware-Herstellern. Es gab vor einiger Zeit die Ankündigung quasi von Bethesda, wir stellen demnächst ein neues Spiel vor, das in der Mache ist, Survival Horror. Da fiel dann der Name Shinji Mikami noch nicht. Da war auch noch, ich glaube, das Projekt hieß ursprünglich 2. Ich glaube, zuerst wusste man auch gar nichts. Also da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, Fallout. Ja, richtig, klar. Am Anfang hieß es dann, da hat man diesen Trailer gesehen. Diesen Teaser. Und auch Teaser ist ehrlich gesagt noch ein schlechter Witz. Man hat 4 Sekunden gesehen, wie sich eine Platte dreht. Aneinanderreihung von Screenshots. Ja, richtig. Also man hat so 4 Sekunden lang gesehen, wie sich eine Platte dreht. Wie man im Nachhinein rausgefunden hat, war das ein winziger Ausschnitt aus einem Live-Action-Teaser-Trailer. Trotzdem, diese Teaser waren wirklich, im Nachhinein ist es egal, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das war ein ziemlich dämlicher Move, weil ich mich dann darüber aufgeregt habe, wie man bitteschön 4 Sekunden Videomaterial und dann auch noch so unaussagekräftig ins Internet haut und sagt, hier, schaut mal. Völlig unlohnenswert. Aber auf jeden Fall kam dann relativ schnell danach raus, dass es eben, wie gesagt, Survival-Horror, Codename 2 und Shinji Mikami und dann kam auch schon der eigentliche Name, nämlich The Evil Within, wurde veröffentlicht zusammen mit einem Live-Action-Teaser-Trailer, der, wenn ich ehrlich bin, mich fast abgeschreckt hätte. Ich fand den sehr, sehr uncool. Mir war der zu trashig, zu gorig, zu bunt. Hat für mich nicht die richtige Atmosphäre erzeugt. Ein Glück gab es kurz darauf dann auch schon die ersten Screenshots und Berichte, Spieleberichte und sowas. Und das hat das Ganze wieder revidiert. Jetzt bin ich doch recht gehypt. Ja, es ist also das neue Werk von Shinji Mikami. Wie wir schon gesagt haben, der Erfinder der Resident Evil-Serie quasi, der auch Creative Director von den ersten Spielen war. Und ich denke, der wohl wahrscheinlich bei den modernen oder sagen wir mal jüngeren Spielern vermutlich am meisten bekannt ist durch Resident Evil 4, das er gemacht hat. Sein Studio, Tango Gameworks, ist dafür verantwortlich. Es soll halt wirklich Survival-Horror werden. Am Anfang hat er gesagt, eine Mischung aus Survival-Horror und Action. Jetzt, wo man die Screenshots gesehen hat und vor allem auch die ersten Spieleberichte, die es schon gab, da werden wir euch natürlich auch ein paar verlinken, sieht es wesentlich mehr nach Survival-Horror und wesentlich weniger nach Action aus. Wesentlich mehr Schleichen, Flüchten vor den Monstern. Definitiv der unterlegenere Part in den Auseinandersetzungen zu sein. Es hat was sehr Resident Evil-mäßiges auf jeden Fall, erinnert aber auch leicht an Silent Hill, gerade was die Monster angeht. Grundlegend, was wir darüber wissen derzeit, man spielt einen Cop, der in eine Irrenanstalt gerufen wird. Man kommt da quasi an, sieht schon einen Haufen Polizeiautos vor der Irrenanstalt stehen, aber kein Polizist ist mehr da. Und innen drin ist quasi die Hölle ausgebrochen, so um es mal grob zu umfassen. Das ganze Spiel, wie gesagt, hat was Resident Evil-mäßiges, zum Teil aber auch was sehr Silent Hill-mäßiges, was dann mit parallelen Dimensionen, was auch die Monster angeht. Er hat sehr wenig Farben, hat quasi eigentlich kein HUD, also so wie es jetzt aussieht in der derzeitigen Version, die Presseleute schon sehen konnten, gibt es wirklich kaum Anzeigen auf dem Bildschirm und dann nur kontextsensitiv, wenn man irgendwelche Buttons bedienen muss, was wohl sehr atmosphärisch wirkt. Es gibt ganz wenig Musik und dieser Horror kommt wohl sehr, sehr gut rüber. Wir haben, wie gesagt, bislang nur Screenshots gesehen, jetzt was das Spiel an sich angeht. Und ich muss sagen, nachdem ich am Anfang echt eher abgeschreckt war von diesem Live-Action-Teaser-Trailer, die Screenshots und auch die Spieleberichte lassen mich jetzt wiederum hoffen, dass es tatsächlich ein sehr cooles Survival-Horror-Spiel wird. Das gibt's nicht so wahnsinnig oft, müssen wir ehrlich sein. Survival-Horror ist nicht mehr so ein großes Genre, war es auch früher nie. Es war nie ein großes Genre. Ja, ich würde sagen, die goldene Ära war die PlayStation 2-Ära, wie bei relativ vielen Genres. Wie bei vielen, ja, bei vielen so Subgenres. Aber auch selbst da, ich meine, da gab es ja die beiden großen Serien, Resident Evil und Silent Hill, das war nie ein großes Genre. Da gab es noch Project Zero 1 bis 3 für die PlayStation 2, da gab es noch Siren, also da war Survival-Horror auf jeden Fall sehr viel größer, als es jetzt ist. Also jetzt ist sie halt, ja, definitiv, Silent Hill ist kein Survival-Horror mehr, Resident Evil schon auch nicht. Erst recht nicht. Ja gut, aber wie gesagt, also auch schon damals war es ein kleines Genre. Klar. Es war noch nie richtig großes und die großen beiden Vertreter waren eben Resident Evil, Silent Hill und genau die scheint man mit dem neuen Projekt jetzt wieder so ein bisschen wiederbeleben zu wollen und auch wirklich im Stile, wie er selbst gesagt hat, von Resident Evil 1 und 2 und 3, also eher zu den Roots zurück und vom Feeling her, was Atmosphäre angeht, vielleicht so in Richtung Resident Evil 4, gerade was wahrscheinlich auch Steuerung angeht. Es gibt Medpacks auf jeden Fall, das gefällt mir jetzt schon gut, nur so ein kleines Detail am Rande, es gibt keine sich selbst regenerierende Lebensanzeige, sondern es gibt Medpacks, Third-Person-View über die Schulter, ein bisschen wie Resident Evil halt, Resident Evil 4. Ja, insgesamt glaube ich, bin ich auf jeden Fall super gespannt. Ich fand halt, das Reveal war nicht besonders gut gehandelt, aber nachdem ich jetzt quasi so die Sachen weiß, die man drüber wissen kann, bin ich gespannt auf jeden Fall und eben auch, wie wir das ja schon gesagt haben, wie es jetzt auch gleich im Hauptthema noch relevant wird, Shinji Mikami halt, ne? Also nachdem sein Name gefallen ist, war ich definitiv interessierter als vorher, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Ja, ich fand den Live-Action-Trailer auch nicht so gut, muss ich sagen. Also ich glaube, das wäre cooler gewesen, wenn sie einfach ein Gameplay-Video oder Trailer gezeigt hätten. Ja, also mit Game-Szenen, mit Game-Grafik. Ich muss aber auch sagen, nachdem ich die ersten Screenshots gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, sieht auf jeden Fall sehr viel interessanter aus als der Live-Action-Trailer. Und auch nachdem ich die ersten Previews gelesen habe, war ich auch eigentlich, ja, instantly intrigued. Es ist ein bisschen schade, dass es erst 2014 erscheint, aber bis dahin sollte ich dann auf jeden Fall auch eine Next-Gen-Konsole haben. Also vielleicht noch zur Information, es soll für PC, die Current-Gen-Konsolen, PS3 und Xbox 360 und auch für die, also die PS4 wurde schon genannt. Wir nehmen einfach mal an, dass auch die neue Xbox mit dem Spiel versorgt wird. Wii U-Version, glaube ich, ist noch nichts offiziell. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Haben sie noch nicht zugesagt, ja. Ja, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil auch ich so ein bisschen das klassische Survival-Horror-Genre vermisse seit der letzten Generation. Also nicht, dass ich mit Resident Evil 5 im Coop auch Spaß gehabt hätte, aber so ein bisschen Back to the Roots, ja, tätet der täte da schon ganz gut, also würde mir schon ganz gut gefallen. Von daher bin ich einfach mal gespannt, wie das, welche Informationen jetzt noch weiter rauskommen. Sieht auf jeden Fall schon, ja, sehr cool aus. Ja, vor allem also, wenn es jetzt schon Spieleszenen für einige Presseleute zu sehen gab, die anscheinend, also das gab zum einen den Prolog so ein bisschen von dem Spiel, den sie wohl gesehen haben, und auch danach noch Spieleszenen, die tatsächlich wirklich komplett funktioniert haben. Ich glaube, selbst gespielt haben sie nicht, sondern ein Entwickler hat gesteuert. Das bedeutet aber, es gibt auf jeden Fall eine lauffähige Version, die man auch schon zeigen kann. Vielleicht wird man dann auch entsprechend Gameplay-Material auf der E3 sehen. Ja, ich denke, auf der E3 wird man was sehen. Das würde sich anbieten. Genau, es würde sich jetzt anbieten, weil es demnächst halt ist. Und dann kann man auch schon mal noch ein bisschen mehr sagen als von Screenshots. Aber wie gesagt, es macht auf jeden Fall jetzt so definitiv einen guten Eindruck. Ich bin auch definitiv sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, ja, dann können wir direkt übergehen ins Hauptthema. Das ist jetzt ja mit Shinji Mikami schon so ein bisschen eingeführt worden. Joe, du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, über was genau wir heute reden wollen. Genau, Merlin hat es ja vorhin schon angedeutet. Also ein Survival-Horror-Spiel von Bethesda, kann natürlich von allein deswegen schon interessant sein, aber was uns beide so wirklich erst, ja, so den Hook gegeben hat, war eigentlich die Ankündigung des Namens Shinji Mikamis, weil natürlich, wenn wir beide Shinji Mikami hören, fällt uns natürlich zuallererst Resident Evil ein, manchen vielleicht noch Dino Crisis oder auch Devil May Cry. Ja. Der Mann ist halt, hat halt also auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Vita vorzuweisen. Und was uns heute einfach interessiert ist, oder was wir uns heute fragen wollen, ist, solche großen Namen in der Spielindustrie oder bekannte Studios. Was für einen Einfluss haben sie eigentlich auf die Perzeption, die wir von bestimmten Spielen haben, allein aufgrund der Tatsache, dass diese Namen mit diesen Spielen in Verbindung gebracht werden? Ist diese Perzeption, egal ob positiv oder negativ, ist sie überhaupt gerechtfertigt oder eher nicht? Also gibt es da auch eine Verzerrung allein von durch bestimmte Fanboys, die einfach bestimmte Entwickler einfach sehr gut finden oder bestimmte Studios oder alles von Studios fressen, die, was ihnen vorgesetzt wird? Wie ist das zu vergleichen mit anderen Medien, wie zum Beispiel Film oder Literatur, wo man ja auch sowas ähnliches hat, wie man hat ja jeder hat bestimmt einen Lieblingsautor, von dem man jedes Buch liest, oder auch Lieblingsregisseure, die einfach schon so einen großen Namen haben, dass man einfach sagt, ja, wenn ein Film von Steven Spielberg kommt, dann muss man den sich einfach anschauen. Wie kann man das damit vergleichen? Also ist es da ähnlich im Medium Videospiele oder ist es da nochmal ein bisschen anders, einfach dadurch, dass ein Videospiel nicht nur aus Design besteht, sondern halt auch aus Mechanik? Und wie stehen wir eigentlich dazu? Also was halten wir eigentlich von bestimmten großen Namen? Lassen wir uns da auch von bestimmten großen Namen da einfach nicht leiten, aber sind wir sofort begeistert, wenn bestimmte Namen fallen oder bestimmte Studios, oder gibt es dann auch welche, die wir nicht so gut finden oder die uns eher abschrecken? Das sollen dann eigentlich ungefähr so die Fragen sein, mit denen wir uns da heute befassen. Und ja, ich würde eigentlich so ein bisschen einsteigen, damit das natürlich so ist, dass wenn große Namen in der Spielindustrie mit Spielen in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Hideo Kojima mit Metal Gear Solid. Also ich denke, Hideo Kojima ist so vielleicht einer der bekanntesten Spieldesigner, die es so gibt. Metal Gear Solid ist eine Spielereihe, die man sofort einfach immer nur mit dem Namen Hideo Kojima verbindet. Also ja, weniger mit dem mit der Firma oder dem Publisher dahinter steht, nämlich Konami, sondern wirklich Hideo Kojima. Und wir alle wissen auch ungefähr, was wir von so einem Kojima-Spiel zu erwarten haben. Also Metal Gear Solid Fans werden es genau wissen, also ewig lange Cutscenes, überdrehte Story und alles ein bisschen übertrieben und toll inszeniert, könnte man auch eigentlich sagen. Also wir verbinden schon sehr viel von dieser Reihe oder von verschiedenen Reihen eben mit dieser Person. Und das gleiche ist auch, wie gesagt, bei Shinji Mikami. Also wenn Bethesda ein Survival-Horror-Spiel ankündigt, das von Shinji Mikami gemacht wird, dann hat jeder von uns, der schon mal ein Resident Evil Spiel gespielt hat, zumindest schon mal so eine Art Grundidee davon, was für ein Spiel es werden könnte. Könnte das Spiel mir gefallen? Ich habe schon sehr viele Spiele von eben diesem Director gespielt, also kann ich davon ausgehen, eigentlich auch schon bestimmte Schlussfolgerung oder Vorurteile, nein, nicht Vorurteile ist ein schlechtes Wort, aber zumindest schon habe ich schon ein paar Ideen davon, wie sich dieses Spiel spielen könnte und ob mir das Spiel von seiner, entweder von Mechanik oder vom Design her, je nachdem, wie diese Persönlichkeit eher mit was mit Design oder eher mit der Mechanik zu tun hat, ob mir das gefallen könnte oder nicht. Ich glaube, dass es sehr interessant ist, dass es sehr viele Entwickler gibt, denen wir einfach von Grund herauf einfach schon vertrauen würden, dass sie bestimmte Spiele entwickeln können, die uns gefallen. Also Peter Molyneux ist ja auch mal so ein Beispiel dafür, dass alle schon immer wissen, ja, Peter Molyneux hat coole Ideen, aber setzt sie irgendwie meistens ein bisschen blöd um. Aber trotzdem, immer wenn Peter Molyneux ein neues Spiel vorstellt, ob er jetzt bei einem neuen Studio ist oder nicht, jeder, der halt Peter Molyneux kennt, weiß ungefähr, was hat er zu erwarten, könnte mir das gefallen. Also auf jeden Fall ist dann auf jeden Fall schon sehr viel mehr Publicity da, als wenn das einfach irgendein No-Name-Entwickler ist. Ja, definitiv. Ja, das ist halt, also gerade, das sind natürlich jetzt gleich zwei richtig große Namen, aber an denen kann man es halt auch super gut aufhängen, Hideo Kojima und Peter Molyneux. Im Positiven wegen Negativen. Ich muss sagen, zum Beispiel, ich bin kein riesiger Kojima-Fan und ich habe auch das Gefühl, dass Kojima in dem Fall und Spiele von Kojima mit Dingen durchkommen, mit denen andere Spiele eben nicht durchkommen würden. Es ist nicht nur so quasi, dass sie in der Perzeption von den Fans so gesehen werden, im Sinne von, das ist jetzt halt ein Spiel zum Beispiel von, sagen wir jetzt mal, Shinji Mikami. Das kaufe ich und will ich haben, weil ich ein Fan von seiner Arbeit bin. Bei Kojima ist es sogar der Fall, dass einfach darüber hinaus nicht nur dieser Kaufwille, sondern auch überhaupt die Leidensfähigkeit, würde ich jetzt mal sagen, oder die Kritikfähigkeit geht zurück, die Leidensfähigkeit steigt an. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass Metal Gear Solid und Kojima-Spiele einfach schlechte Spiele sind, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, aber zum Beispiel sowas wie ein Metal Gear Solid 4, das dir halt vergleichsweise stundenlange Cutscenes vorsetzt, die du nicht unterbrechend pausieren kannst und auch nicht unbedingt wiederholen kannst, damit wäre kaum ein Spiel durchgekommen. Bei einem Kojima-Spiel sagt man, das ist halt Kojima, der darf das, der macht das so. Wenn das ein No-Name-Entwickler gewesen wäre, würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, tut mir leid, das ist eine nette Idee, aber ich find's bescheuert und es ärgert mich und dafür gibt's Abwertungen. Metal Gear Solid 4 war ein Kritikerliebling, zu Recht auch, es war immer ein gutes Spiel, aber ich glaube, gewisse Dinge funktionieren im Spiel so, weil Kojima es so will und sie funktionieren für uns als Konsumenten und für die Fachpresse so, weil es Kojima ist. Und das ist eine Sache, die mich grundlegend schon wieder stört. Also da habe ich natürlich wieder das Gefühl, irgendwie da leidet die Kritikfähigkeit darunter, dass es eben so einen großen Namen gibt, den man wegen sowas eben nicht kritisieren kann, so ungefähr. Dass das natürlich nicht immer zutrifft, sieht man gerade an sowas wie Diablo 3 und Blizzard, wobei die natürlich, glaube ich, hauptsächlich kritisiert wurden, weil sie eben nicht ihrer Linie treu geblieben sind, was die anderen beiden Diablo-Teile angeht. Kojima bleibt sich ja so treu, dass man quasi sagt, oder geht es halt einfach seinen Stil, deswegen ist es in Ordnung, dass er das macht. Das ist halt in dem Sinne quasi für mich schon eine Negativauswirkung davon. Bei Peter Molyneux ist es wiederum, das ist einfach ein ganz schwieriger Fall. Ich glaube, gerade am Anfang, dadurch, dass Populous eins seiner wenigen Spiele war, die fast so gut funktioniert haben, wie sie geplant waren, was ja bei Molyneux immer die große Diskrepanz ist zwischen das möchte ich und das kündige ich an und so wird das Spiel. Das war bei Populous noch nicht so eine große Lücke, sodass er dadurch enorm viele Vorschusslorbeeren gekriegt hat, die sich dann danach aber im Laufe der Zeit abgebaut haben. Schon bei Black and White, glaube ich, war es so, dass die meisten Leute gesagt haben, wow, Black and White klingt unglaublich awesome, was ja auch in der Theorie auf dem Blatt Papier auch stimmt, diese ganze Götteridee, die da wesentlich schöner noch umgesetzt war als in Populous, zumindest theoretisch, mit einem Spiel dann, das Black and White, sind wir ehrlich, war am Anfang überhaupt nicht spielbar. Überhaupt nicht spielbar. Ist auch entsprechend gefloppt. Ich glaube, da gab es so den großen Fall quasi des Peter Molyneux und infolgedessen war es eigentlich immer so, dass er neue Projekte angekündigt hat, wo alle gesagt haben, wow, das klingt ambitioniert und super, und aber alle schon erwartet haben, dass die Umsetzung zwischen gut, mittelmäßig und auch durchaus schlecht schwanken kann. Aber natürlich trotzdem verbindet man sofort mit diesen Leuten irgendwie einfach eine Art von Spiel. Und ich glaube, das ist halt auch eigentlich der Vorteil, den das Ganze hat. Und das ist auch eine Sache, die ich zumindest persönlich kaum negativ bewerten kann, weil zum Beispiel sowas wie Shinji Mikami, es gibt ein Survival-Horror-Genre, das ist halt aber relativ klein und auch heutzutage würden wahrscheinlich von den meisten noch Resident Evil 5 zum Beispiel und 6 zum Survival-Horror dazu gezählt werden. Diese Art von Spiel interessiert mich persönlich aber nicht. Das heißt, wenn Bethesda ein Survival-Horror-Spiel ankündigt, dann ist es eine große Chance, dass sie das Spiel gar nicht spielen möchte. Wenn die so weiß, Shinji Mikami macht das, dann kenne ich ja seine Art von Arbeit, dann kenne ich seine Art von Spiel und weiß über das Genre hinaus schon wesentlich mehr über das Spiel, als ich sonst wissen würde, wenn ich nur Genre und zum Beispiel Publisher habe. Bethesda in dem Moment entwickelt ja nicht, sondern published nur. Und das ist, glaube ich, ehrlich gesagt etwas Interessantes, aber vor allem auch in dem Sinne für uns als Konsumenten super Hilfreiches. Ich meine, durch Entwickler, die hinter einem Spiel stehen, kann ich wesentlich besser eingrenzen, was das Spiel letztendlich denn dann wird. Und wie du es gerade schon gesagt hast, was eigentlich das Interessanteste daran ist und was, glaube ich, dann auch die Abgrenzung schafft zu Literatur und Film zum Beispiel, ist eben, dass Spiele keine reinen Kunstprodukte sind, im Sinne von wie zum Beispiel Literatur, du liest das und entweder gefällt dir der Stil oder gefällt dir oder er gefällt dir nicht. Klar kann man auch da rein mechanisch urteilen und sagen, das ist gut oder schlecht geschrieben, aber trotzdem hat das wesentlich mehr mit Geschmack und subjektivem Empfinden zu tun und alles, was objektiv bewertbar ist, hat jetzt, sagen wir mal, ein abstrakteres Level, beziehungsweise vielleicht auch eher dann, also abstrakt und reell gleichzeitig, je nachdem, was für ein Thema das Buch halt behandelt. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist was grundlegend anderes als ein Spiel, das eben diese rein funktionelle mechanische Seite noch hat, die du bei Literatur nicht findest, es sei denn, du nimmst halt Bedienungsanleitung, wenn du willst, und die du auch im Film in dem Sinne nicht findest. Also Filme und Literatur haben wesentlich mehr künstlerischen Aspekt und wesentlich weniger Funktion, wohingegen ein Spiel eben durch seine Funktion bestechen kann. Ich meine, sowas wie zum Beispiel jemand wie Will Wright, den die meisten Leute ja wohl hoffentlich auch kennen werden, der Erfinder von den Sims und SimCity. Der Mann hat halt auch, ne, ist eine große Ikone, der hat große Spieleserien erschaffen, die heutzutage noch extrem erfolgreich sind. Ich meine, Sims ist, glaube ich, eine der erfolgreichsten Spieleserien aller Zeiten, was Verkäufe angeht. Und diese Serie besticht ja zu 99,9% über ihre Mechanik. Diese Serie erzählt logischerweise keine Geschichte zwangsläufig, weil du ja die Geschichte quasi, ne, erlebst, während oder selbst du schreibst. Vom Prinzip her, genau. Und hat jetzt auch sonst nicht irgendwie groß irgendwas, es geht nicht um Grafik dabei, es geht da nicht um irgendwie künstlerischen Aspekte, wie die Welt dargestellt wird, gar nichts dergleichen, es ist fast reine Mechanik. So dass man eben bei einem Will Wright-Spiel sagen kann, wenn mir Will Wright gefällt, dann habe ich halt eben nicht diese künstlerische Ebene, an der ich mich dann quasi festhalte und sage, mir gefällt der Mann vom Künstler her, sondern mir gefällt seine Mechanik. Und das ist eben ein Unterscheidungsmerkmal, das eben Videospiele ganz klipp und klar unterscheidet von Literatur und auch von Filmen. Und das macht es, glaube ich, auch viel interessanter, sich quasi dann einfach die Spiele-Director, die Designer dahinter anzugucken. Wobei natürlich man auch sagen muss, im Normalfall ist so ein Autor ja oft in einem Buch oder in einer Geschichte quasi, die er geschrieben hat, auch Erklärungsbaustein so ungefähr. Ne? Viele Leute versuchen ja aus der Autoren, vom Autor her sich der Geschichte zu nähern, zu versuchen, sie eben zu interpretieren und zu gucken, was der Autor mir sagen wollte, indem ich mir eben den Autor rannehme. Das ist eine Sache, die beim Spiel wiederum quasi gar nicht passiert. Also, wobei natürlich Spiele auch wesentlich mehr straightforward sind und wesentlich seltener diesen künstlerischen Aspekt haben von, ich weiß nicht genau, was du mir damit sagen willst. Und selbst dann ist es, glaube ich, immer noch schwierig, sich vom Autor her zu nähern, wenn man jetzt mal sowas nimmt wie Dark Souls. Wo der Creator ja auch sehr viel dazu gesagt hat. Im Nachhinein ist dann oft auch rausgekommen, dass er einfach seine Community nur trollen wollte und das ist eigentlich alles nur Quatsch, was er erzählt hat. Da ist es, glaube ich, wesentlich schwieriger, sich irgendwie von da irgendwie eine Interpretation auch zu nähern. Also ich weiß gar nicht, also ja. Ja, aber ich kann das schon ganz gut nachvollziehen. Also auch dein Argument, dass du einfach durch einen bestimmten Namen eben schon eben dieses bestimmte Bild oder beziehungsweise ein besseres Bild von einem Spiel kriegst, als nur durch die reine Genrebezeichnung. Ich meine, der Übersicht halber teile ich einfach ungerne Genres in noch kleinere Subgenres ein. Ja. Aber wie du auch schon gesagt hast, Survival Horror ist mittlerweile, glaube ich, ein relativ wie wir gesagt haben, es ist ein kleines Genre gewesen, aber mittlerweile ist es in dem Sinne breiter geworden, dass einfach wir das Gefühl haben, es werden immer mehr Spiele in diese Genre reingezerrt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt... Eigentlich nicht unbedingt reingehören. Ich meine, letztendlich auch die Genrebezeichnung Action-Adventure ist auch so unfassbar dehnbar, dass fast alles ein Action-Adventure sein kann. Also jetzt, um zu meinem Lieblingsgenre zurückzukehren, das ist ja im Bereich der japanischen Rollenspiele genauso. Also ein Hironobu Sakaguchi, der hoffentlich jedem Final Fantasy-Fan etwas sagen sollte, nämlich als der Erfinder der Final Fantasy-Reihe und der die ersten 9 Teile eigentlich maßgeblich designt hat, vor allem von der Story her. Als er mit Mistwalker ein neues Studio aufgebaut hat, war natürlich völlig klar, wenn Hironobu Sakaguchi außer von Square einfach ein neues JRPG entwickelt, ist jeder Final Fantasy Fan auf ihn erstmal intrigued, inklusive mir. Das Ding ist natürlich, man weiß genau, welche Stärken Sakaguchi hat. Und das war einfach seine Stärke war es, Geschichten zu erzählen. Und von daher habe ich mir, was Blue Dragon oder Lost Odyssey zum Beispiel anging, von der Story her überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber wofür Sakaguchi einfach überhaupt nicht bekannt ist, ist einfach Gameplay oder Mechanik. Letztendlich die großen Namen, die für die Mechanik in Final Fantasy verantwortlich waren, waren nicht Sakaguchi, sondern eben andere. Dementsprechend hat mich das auch überhaupt nicht überrascht, dass Lost Odyssey und Blue Dragon vom Kampfsystem oder von der gesamten anderen Gameplay-Mechanik, mir persönlich, das muss ich jetzt stark betonen, weil Lost Odyssey ja auch mittlerweile sehr viele Fans hat, nicht so gut gefallen haben, also relativ veraltet waren, dass man da das Gefühl hatte, ja, das sind einfach Elemente, wo du natürlich auch bei einem Spiel dann noch andere Leute brauchst, die dann eben noch ihr Know-how mit reintun und man wusste zwar schon ungefähr, wo die Stärken des Spiels sein würden, aber man konnte sich auch schon so ein bisschen ahnen, wo die Schwächen im Spiel sein könnten. Und ich glaube, das ist bei Studios genauso. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Level 5 RPGs, die ja mittlerweile, also Level 5 als Studio auch sehr beliebt ist, Dragon Quest 8, jetzt das neue Ni no Kuni oder auch damals Rock Galaxy, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie extrem schöne Welten erstellen können, also was den Aufbau von World und so weiter angeht, aber dass ich immer das Gefühl hatte, dass die Mechanik in Level 5 Spielen entweder ein bisschen zu langweilig war oder einfach nicht, mir nicht dynamisch genug war. Also bei allen drei Spielen, so gut sie dann auch sind, Ni No Kuni habe ich nicht gespielt, hatte ich immer das Gefühl, das Kampfsystem könnte besser sein, die Mechanik könnte besser funktionieren. Es sieht alles ganz gut aus, es passt auch irgendwie alles so von der Atmosphäre her, aber irgendwas stört da dran. Also ich habe das Gefühl, sowas kann auch immer dazu führen, dass man schon, ja, vielleicht mit ein bisschen Vorurteilen reingeht oder sich vielleicht schon Spiele schon von vornherein ein bisschen schlechter macht, als es ist, aber es bewahrheitet sich ja leider doch irgendwie oft, dass man da sich bestimmte Vorurteile, sage ich jetzt einfach mal so, erlauben kann. Ja, was ich interessant finde, was du jetzt gerade noch gesagt hast, was ich da quasi noch zu sagen wollte, war, dass du gesagt hast, ne, das ist jetzt zum Beispiel ein Sakaguchi halt eben dafür bekannt ist, dass er die Story besonders gut schreibt, aber eben nicht für die Mechanik bekannt ist. Das ist natürlich auch nochmal wieder so eine Eigenheit, die jetzt in dem Sinne Spiele auch nochmal unterscheidet von Film und Literatur, dass es nämlich immer zwangsläufig wesentlich mehr eine Gruppenarbeit ist, als es eine Einzelproduktion ist. Also ein Steven Spielberg ist halt die treibende kreative Kraft hinter so einem Film. Und auch wenn der Setdesigner hat, wenn der Regieassistenten hat, wenn der Kameraleute hat, die eben für ihn versuchen, diese Vision umzusetzen, ist es trotzdem er derjenige quasi, der bestimmt dahinter steht. Und sowas hast du bei Videospielen ganz, ganz selten. Vielleicht ist Kojima deswegen auch so plakativ bekannt für die MGA, also für Metal Gear Solid, weil er vielleicht tatsächlich diese eine treibende Kraft dahinter war, und zwar in jedem Aspekt, was Story, was Gameplay, was alles angeht. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, warum ihm Kojima bekannt ist, und ich ganz ehrlich, ich hätte nicht mal sagen können, wer das gepublished hat. Ich hätte nicht mal gewusst, dass Konami ist. Ich hätte Konami wahrscheinlich geraten, aber ich hätte es dir nicht 100% sagen können. Ich meine, Kojima kann man auch deswegen gerechtfertigterweise als Mr. Metal Gear Solid bezeichnen in dem Sinne. Also ja, klar, natürlich, weil er das ist, ja. Genau, und ich meine, es gibt ja noch andere so Kandidaten, wo ich das Gefühl habe, das ist einfach jemand, der das Spiel so mehr oder weniger völlig alleine irgendwie zum Leben erweckt, und das ist, glaube ich, Suda51. Ja gut, Suda51 ist natürlich wieder auch so ein sehr gutes Beispiel dafür. Den werden hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, den werden wahrscheinlich auch alle kennen. Ich glaube, das aktuellste Spiel, was er gemacht hat, was das größte aktuellste Spiel war, eben Lollipop Chainsaw Massacre. davor No More Heroes für die Wii, was ich persönlich als ein ganz schreckliches Spiel empfunden habe. Ein Kumpel von mir hatte das und war sehr begeistert davon. Mich hat das zu Tode genervt. Und natürlich, ich glaube, so damit hat er halt eben seinen ersten Ruhm erlangt, Killer7. Das wiederum war ein ganz ausgezeichnetes Spiel für ein Gamecube damals. Ein Rail-Shooter, aber so schön abgedreht und so cool gemacht. Von der Mechanik her hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Auf dem Gamecube eines meiner absoluten Lieblingsspiele, wobei natürlich der Gamecube jetzt auch nicht die riesen Library hatte, um da irgendwie groß Konkurrenz zu erschaffen, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel. Suda51 ist natürlich auch so ein Beispiel, der eben so dieses ganze Paket hat, weil er eben so eine kreative treibende Kraft ist. Ich finde es persönlich aber ganz angenehm, dass es eben nicht so sein muss. Ich habe das Gefühl, so ein Film funktioniert auch nur mit so einer Kraft. Ich habe das Gefühl, so ein Film fällt schnell auseinander. Natürlich, weil so ein Film auch aus wesentlich weniger Einzelteilen und Ebenen besteht, wenn man es jetzt mal so bezeichnen möchte. Ein Film ist halt eben eine narrative Linie, die sich erstreckt auf 2 Stunden, und da sind nicht viele Ebenen drin, die jetzt quasi da einen Unterschied reinbringen können. Wenn jetzt jemand die Welt designt und nicht wirklich, also quasi, und nicht unbedingt am Gameplay sitzt, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass das beides nicht zusammengehen muss. Weil das zwar komplett unterschiedliche Ebenen sind. Artstyle und Gameplay hat grundlegend ja fast nichts miteinander zu tun. World Design ist auch nochmal was anderes als Artstyle. Du kannst ja so eine Welt auch erfinden und trotzdem mit einem eigenen Artstyle von einem anderen Künstler füllen. Das funktioniert alles potenziell. Das funktioniert beim Film definitiv nicht, glaube ich. Es sei denn, es sind halt zum Beispiel, es gibt natürlich Regie-Teams wie die Coen-Brüder, Wachowski Brothers. Genau, die Wachowski Brothers, genau. Da gibt's Teams, aber das sind natürlich auch, wie gesagt, das sind halt 2 Leute, die sich dann auch mit ihrer künstlerischen Version einig sind. Bei einem Spiel funktioniert es viel eher so, dass es zwar einen Lead-Designer gibt, der aber unter anderem auch dann ein Team von Designern anleitet und quasi einfach nur die Richtung vorgibt, und die Designer machen das dann für sich selbst, und ein davon in dem Sinn losgelöstes Gameplay-Team, dass es natürlich auch nach hinten losgehen kann, wieder sehr schön, aktuelles Beispiel, das Tomb Raider-Spiel, wo eben die beiden Sachen zu weit auseinander driften und dadurch eben eine Kluft entsteht, aber wenn man da eine relativ gute Team-Chemie hat, glaube ich, dann kann es eben auch ohne reine, eine einzelne treibende Kraft funktionieren. Und das ist halt eigentlich so was Schönes, deswegen gibt es halt eben auch sowas, gibt es auch zum Beispiel Studios, die man eher mit einem Spiel verbindet, als jetzt eine eigene Person an sich, wie wir es vorhin auch schon hatten, Naughty Dog. Naughty Dog ist natürlich ein gutes Beispiel, ich glaube, keine Sau kennt, ehrlich gesagt, irgendwelche Namen aus dem Designteam von Naughty Dog. Also ich zumindest nicht, obwohl ich fast alle Naughty Dog-Spiele irgendwie größeren mal gespielt habe. Siehst du zum Beispiel, also du bist ja auch vor allem Naughty Dog-Fan und weißt trotzdem in dem Sinn nicht, wie die großen Designnamen sind, weil es auch da gar nicht drum geht, sondern weil es eben ein Studio ist, das daran gearbeitet hat. Und das ganze Studio steht dahinter, keine Persönlichkeit. Kann natürlich auch sein, dass es natürlich einfach, es kommt ja auch mal auf die Person an. Es gibt ja auch genug Leute, die im Rampenlicht stehen könnten, aber es einfach nicht wollen und sich eher im Hintergrund halten und deswegen nicht bekannt sind für ihre Designarbeit, auch wenn sie fast eigenhändig dafür zuständig waren, trotzdem nicht bekannt sind, weil sie es nicht wollen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es bei Naughty Dog eben einfach der Fall ist, dass es einfach ein großes Design-Team ist, das halt zusammenarbeitet und zusammen das erschafft. Und das ist ja durchaus auch bemerkenswert. Das ist ja eigentlich noch fast sympathischer eigentlich. Und dann kommt man halt eben in den Bereich, dass man anstatt von einzelnen Designern Spiele dringend spielen muss, eben von einem Studio alles spielt, was rauskommt. Ich glaube, so ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht auch Blizzard, was halt, ne? Ja, wobei Blizzard natürlich von relativ wenig released in Relation zur Zeit. Ja, na klar, natürlich. Also, ich meine, Studios wie Naughty Dog oder Bethesda auch, selbst Bethesda bringt sehr viel mehr Software raus als Blizzard, wobei vielleicht die Firma, die noch weniger rausbringt, ist Valve. Ja, mit Abstand. Ja. Aber ja, natürlich, bei Naughty Dog, da muss ich ehrlich sagen, dafür bin ich irgendwie nicht so großen Namen damit, aber ich kann Naughty Dog mit sehr vielen Spielereien in Verbindung setzen, die auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht haben. Crash Bandicoot, das weiß vielleicht kaum noch jemand, dass Naughty Dog mal Crash Bandicoot gemacht hat. Ja. Jack and Dexter, was in der PS2-Ära ihr größtes Projekt war, was mittlerweile, also das Tolle an Naughty Dog ist eigentlich, oder das Besondere an Naughty Dog ist meiner Meinung nach, dass du im Gegensatz jetzt zu anderen Studios meiner Meinung nach irgendwie relativ wenig darüber sagen kannst, wie eine neue IP aussehen wird, weil sie meiner Meinung nach relativ schon viele verschiedene Sachen gemacht haben. Also ich meine, Jack and Dexter und Uncharted haben so viel zu tun wie Age of Empires und Call of Duty ungefähr. Ja gut, dafür kannst du Jack and Dexter und Crash Bandicoot ja, ein bisschen. Ja, da schon ein bisschen mehr, wobei Jack and Dexter natürlich auch schon das Jump'n'Run-Genre schon anders definiert hat als Crash Bandicoot. Und ich meine, The Last of Us, da bewegen sie sich ja anscheinend auch wieder auf ein Terrain, was schon anscheinend Uncharted ein bisschen ähnlicher ist, aber wo du auch wieder das Gefühl hast, da könnten sie das Survival-Genre, also ohne Horror, neu definieren. Wobei man da auch sagen muss, aber ich habe auch ein bisschen Horror. Also ich meine, die Welt wirkt schon gruselig, natürlich nicht klassisch im Sinne von Monster oder dergleichen, aber zumindest diesen Gruselaspekt bringen sie ja schon mit rein. Das ist auch ein gutes Beispiel, das ist ähnlich. Ich meine, Survival-Horror oder beziehungsweise einfach ein Survival-Spiel, das sagt ja noch weniger aus. Also ich meine, was stellen wir uns so das Survival-Spiel vor? Das könnte das was eine Tomb Raider hätte sein sollen. Ja gut, aber nee, ich meine, weißt du, also das ist einfach so eine riesige Diskrepanz. Also Survival ist ja kein richtiges Genre. Das könnte eine Camping-Simulation auf der Wii sein oder eben The Last of Us. Und ich meine, es gibt ja keinen größeren Unterschied zwischen zwei Spielen potenziell als eben diese beiden. Und trotzdem könnte man sie beide theoretisch als Survival-Game bezeichnen. Auch da war es wieder so eine Sache, wenn sowas angekündigt worden wäre, hätte es wahrscheinlich wieder keiner so interessiert. Aber es ist halt Naughty Dog, die halt durch ihre Uncharted-Reihe und natürlich auch durch die Vorgängerprojekte, auch wenn viele Leute das vielleicht gar nicht wissen werden, trotzdem sehr viele Lorbeeren, Vorschusslorbeeren kriegt. Auch da ist es wieder so, dass quasi der Studioname schon mitbestimmt so ungefähr, dass es einen gewissen Medienhype darum geben wird, egal was das Spiel letztendlich sein wird. Das ist ja auch wieder so eine Sache, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ne? Beziehungsweise, wir müssen immer unterscheiden zwischen vorhin gesagt, als Joe und ich noch außerhalb des Podcasts kurz diskutiert haben und vorhin gesagt schon im Podcast. Vorhin, also in unserer vorherigen Diskussion quasi, haben wir auch schon mal angesprochen, das natürlich auch einen großen Unterschied macht, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben es auch in der Diskussion schon mal kurz erwähnt, einen großen Unterschied macht, wenn eben eine Person von einem das Studio wechselt quasi, der Ruhm der Person aber quasi sowieso das Studio in dem Sinn überstrahlt halt, dass es für die meisten Leute erstens irrelevant und vielleicht für manche Leute sogar auch gar nicht bekannt ist, dass es überhaupt ein neues Studio ist. Das ist ein Beispiel mit Sakaguchi zum Beispiel, wo den meisten Leuten, glaube ich, schon bewusst war, dass es nicht Square ist, weil Square, glaube ich, einfach sogar ein bisschen mehr Strahlkraft hatte als eben der Name des Final Fantasy Erfinders. Ich glaube, da steht Square definitiv vor dem Erfinder. Definitiv. Wohingegen jetzt zum Beispiel sowas wie Molyneux, um nochmal auf den zurückzukommen, als der Lionhead verlassen hat vor kurzem und jetzt sein eigenes Studio 22 Cans gegründet hat. Auch das erste Projekt von dem war sofort wieder in aller Munde. Ich würde auch wetten, dass bis heute auch die meisten nicht wissen, für welche Studios Molyneux gearbeitet hat. Aber den Namen Peter Molyneux kennt man wahrscheinlich. Also ja, absolut. Ich meine, gut, er hat ja natürlich sehr lange jetzt gerade in neuester Zeit für Lionhead gearbeitet, das er selbst gegründet hat. Auch wenn es natürlich mit Microsoft quasi verbunden ist, was natürlich trotzdem eigentlich sein eigenes Studio. Aber klar, du hast schon recht, definitiv. Also da ist es schon so, dass man Molyneux kennt und nicht unbedingt das Studio, was dahinter steht. Und ich glaube, in letzter Zeit war es natürlich hauptsächlich Fable. Also Molyneux ist vielleicht auch ein etwas schlechteres Beispiel, weil das vielleicht die jüngeren Spieler und vielleicht auch ein paar jüngeren Hörer vielleicht gar nicht so viel mit dem Molyneux verbinden, weil es eben nur Fable ist. Das ist so die Anfangszeit der Videospiele, wo Molyneux sich quasi so seine Sporen verdient hat. Das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber grundlegend ist es schon so, dass eben so ein Entwicklername dann oder so ein Designername doch schon einiges überschatten kann quasi, so dass es quasi letztendlich fast irrelevant ist. Das ist auch noch so eine Sache, die ich zu Kojima anmerken wollte, dass auch Kojima gerade jemand ist, wo ich so das Gefühl habe, es gibt eben diese Mischung aus Person und Spiel irgendwie so. Es gibt eben Spieleserien, die vor dem Entwickler stehen, also ein Entwickler, der durch eine Spieleserie bekannt ist. Und bei Kojima habe ich manchmal das Gefühl, es ist nicht ein Entwickler, der durch eine Spieleserie bekannt ist, sondern eine Spieleserie, die durch ihren Entwickler bekannt ist. Was natürlich grundlegend Quatsch ist. Also als erstes war schon die Spieleserie da, davor kannte den logischerweise keine Sau. Aber gerade heutzutage gab es irgendwann diesen Switch. Ich habe manchmal das Gefühl, da steht der große Kojima und hinter ihm steht seine Metal Gear Serie, die so parallel läuft und die logischerweise auch dann durch ihn wahrgenommen wird, weil er eben vor ihr steht, um das jetzt mal metaphorisch zu sehen quasi. Wohingegen eben andere Leute eher durch ihre Spieleserie gesehen werden. Und ich fand es ja schon bei Kojima interessant, zum Beispiel das neueste Castlevania, Lords of Shadow, oder wie auch immer der Untertitel ist. Das wurde ja auch von Kojima entweder mitentwickelt oder mitproduziert. Und ich habe in Erinnerung, dass die Perzeption dieses neuen Castlevania eine völlig andere war, nachdem bekannt war, Kojima arbeitet mit. Ich meine, es geht immer noch um Castlevania, einer der ältesten Franchises, die es so gibt, und einer der bekanntesten auch wahrscheinlich, hoffentlich immer noch. Aber die ganze Resonanz auf dieses Projekt verändert sich durch die Inklusion eines Namens einfach komplett. Also ich würde dir auch zustimmen, dass Kojima mittlerweile, glaube ich, völlig losgelöst von der Metal Gear Solid 3 einfach, ja, Kojima ist. Ich meine, ja. Kann man gar nicht mehr dazu sagen, aber. Ja, und das ist natürlich auch relativ selten. Aber würdest du sagen, das ist bei Miyamoto vielleicht ähnlich? Nee, bei Miyamoto zum Beispiel, glaube ich, ist es nämlich nicht so. Also bei Miyamoto habe ich das, während ich es ausspreche, überlege ich es mir fast anders. Miyamoto ist ein schwieriger Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass definitiv ein Mario über dem Kopf von Miyamoto aufblinkt. Und also, weißt du, wie ich das meine? Also Kojima ist als Persönlichkeit bekannt. Da steht dann Snake eher hinter ihm oder neben ihm, wohingegen Miyamoto auch schon von seiner Art und Persönlichkeit natürlich. Ich glaube, das Problem von Miyamoto ist einfach, dass natürlich Mario als Videospielcharakter noch sehr viel mehr Strahlkraft hat als Solid Snake. Also ja gut, klar, ist halt vielleicht es ist der bekannteste Videospielcharakter der Welt. Ja, definitiv, ja. Das stimmt natürlich, ja. Aber jetzt trotzdem, also es ist trotzdem schwierig zu sagen bei Miyamoto, finde ich. Also klar, Miyamoto ist jetzt gerade durch seine Rolle bei Nintendo, die jetzt irgendwie die auch über seine eigene Spielentwicklung hinausgeht, seine Rolle bei Nintendo, bei weitem, ist er natürlich dadurch auch, glaube ich, vielleicht einfach nochmal als Person ein bisschen bekannter geworden. Aber da habe ich schon auch das Gefühl, dass das eher so eine, der ist so ein Mischmasch irgendwie. Ich glaube, der steht auch eher neben seinen Spielen, als dass er irgendwie davor steht, wie das jetzt Kojima tut. Aber das ist natürlich grundlegend recht klar. Also zum einen ist es vielleicht auch einfach der Fall, weil ja Mario eben so ikonenhaft ist, und zum anderen, ja, kann man es auch gar nicht so ganz eindeutig sagen, ob das nicht vielleicht doch auch eher in Richtung, ja, Hideo Kojima irgendwie geht. Das ist jetzt schwierig, aber das ist natürlich auch wieder trotzdem auch so ein ikonenhafter Typ, ne? Ich meine, bei dem ist natürlich wieder was ganz anderes, weil jetzt im Falle von einem Molyneux, von einem Kojima, von egal wem, von großen Namen, die wir erwähnen, da sind ja diese großen Namen in dem Sinne nur relevant, wenn sie neue Spiele rausbringen. Ja. Miyamoto tut das nicht, wenn wir ehrlich sind. Also ja gut, Pikmin 3, aber ich weiß nicht, Miyamoto verbindet man halt immer damit, mit irgendwelchen Spielen, und selbst wenn er nur irgendwie eine Advisor-Rolle hat oder so. Ja, das ist ja, glaube ich, das ist auch, glaube ich, das Problem halt. Also Miyamoto ist halt ein bisschen weg von dem reinen Game-Designer und wesentlich mehr eben Rolle bei Nintendo, als das jetzt zum Beispiel Kojima ist, der jetzt irgendwie... Ich glaube, bei Pikmin 3 hat er wieder eine relativ große Rolle, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass Miyamoto in letzter Zeit eigentlich nur als Nintendo-Maskottchen genutzt wird, so ein bisschen. Ja, gut, er wird intern, glaube ich, auch hoffentlich noch eine andere Rolle haben, als einfach nur das kleine, lustige, dicke Maskottchen zu sein. Aber klar, ich weiß schon, was du meinst. Also er ist halt wesentlich weiter weg von der Spieleentwicklung an sich, als das jetzt die anderen Leute sind, ja. Also gerade Molyneux, der sich eben nie auf ein Genre festgelegt hat und viel gemacht hat. Der entwickelt halt regelmäßig Spiele, sodass es auch relevant ist, dass man seinen Namen kennt und auch relevant ist, was man von ihm hält. Bei einem Miyamoto ist es relativ egal, weil der... Ja, beziehungsweise ich glaube auch einfach, es gibt ja auch Spieleentwickler, die einfach sehr viel... die auch einfach sehr viel mehr auch außerhalb ihrer eigenen Entwicklung sozusagen ihre eigene Meinung zur Videospielbranche oder so wiedergeben. Also so, die auch einfach sehr viel präsenter sind in den Medien, indem sie zu bestimmten Sachthemen auch immer wieder ihren Senf in Anführungszeichen abgeben. Also Ja, definitiv. Also ich glaube, Peter Molyneux, der ist auch mehr oder weniger bekannt dafür, immer mal wieder irgendwelche Missstände oder irgendwelche Sachen in der Videospielbranche anzuprangern, wo er sagt, ja, man sollte das eher vielleicht eher machen oder diese Idee wurde bisher noch weniger verfolgt. Also er sieht sich auch immer so ein bisschen als Visionär und so weiter, das kennen wir alle. Aber auf jeden Fall ist er immer schon sehr viel präsenter, auch wenn er mal kein Spiel entwickelt, als jetzt zum Beispiel... Ja, ich glaube, Miyamoto... Ja gut, Miyamoto ist in dem Sinne irrelevant, aber der ist wie gesagt, das ist auch Persönlichkeitsding. Das ist Miyamoto natürlich auch einfach nicht, ne? Also ist ja auch niemand, der jetzt irgendwie mit irgendwas sowas in die... Der ist ja auch vor allem, wenn er in die Öffentlichkeit tritt, dann meistens in seiner Rolle in Molyneux. Wenn der sich zu Missständen quasi in der Spielindustrie äußert, dann tut das als Persönlichkeit und als Mensch so ungefähr. Das ist natürlich bei Miyamoto ein bisschen was anderes. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, es gibt ja auch so ein paar Spielentwickler, die relativ große Serien eigentlich vertreten, die aber auch relativ wenig im Rampenlicht stehen. Also... bei Yuji Horii bin ich mir zum Beispiel nicht so ganz sicher. Ich meine, er ist der Erfinder der Dragon Quest-Reihe, vielleicht ja die erfolgreichste Franchise in Japan ever. Ja, nicht nur vielleicht, glaube ich. Klar, für den Westen ist er sowieso nicht so bekannt, aber ich wüsste auch nicht, dass er in Japan jetzt unglaublich präsent wäre, was seinen Namen oder sein oder einfach seine Arbeit angeht. Also ich glaube, der ist auch relativ selten in der Öffentlichkeit und ist einfach, ja, macht einfach seinen Job so, wie er es schon immer gemacht hat. Ich meine, Dragon Quest ist halt, ja, immer das gleiche geblieben, mehr oder weniger. Und sie ist zwar mit einem Namen verbunden, aber dieser Name ist dann eigentlich, ja. Gut, klar, das ist natürlich dann eigentlich Toriyama, weil der derjenige ist, der den Stil geprägt hat, glaube ich. Ja, also das ist natürlich auch so eine Sache, klar, das ist ja ganz normal. Ich meine, das hat man ja Literatur und Film genau. Gut, Film weniger, bei Film kannst du dich der Publicity bei Film kannst du ziehen, fast nicht aber machen. Ja, aber gerade bei Literatur ist natürlich noch was anderes. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die diese Aufmerksamkeit einfach nicht unbedingt wollen und sich dem Ganzen da dann quasi rausnehmen. Das ist ja auch ihr gutes Recht quasi. Also was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ich hätte noch einen Punkt, den ich, glaube ich, ganz gerne noch ansprechen wollte. Was Spieleentwicklung angeht. Ach ja, genau. Es ist natürlich auch so eine Sache, dass natürlich es auch ein bisschen darauf ankommt, aus was für einer Ära diese ganzen Leute kommen. Also ich meine, es gibt natürlich auch, wie sagen wir jetzt mal, jüngere Branchenstars, die jetzt erst in letzter Zeit bekannt geworden sind und sich einen Namen gemacht haben. Wen würdest du da jetzt nennen? Ich meine, es gibt so... David Cage von Quantic Dream oder... Zum Beispiel, wie heißt der Chef von Infinity Ward? Den habe ich auch gerade schon vergessen. Den gibt es natürlich eigentlich auch schon ewig, den Typen, aber... ich habe gerade den Namen vergessen. Also auf jeden Fall gibt es, glaube ich... es gibt auf jeden Fall definitiv, glaube ich, also so ein paar jüngere Vertreter noch irgendwie, beziehungsweise Leute, die halt in jüngerer Zeit irgendwie jetzt bekannt geworden sind, wobei Cliff Bleszinski. Ja gut, Cliff Bleszinski ist auch schon ziemlich ewig bei Epic. Ja. Also ich habe es mir jetzt nicht mehr, aber... Ja, jetzt nicht mehr, aber mir ist gerade auch aufgefallen, dass es jetzt ein bisschen schwierig ist, wie man es definiert. Also vom Prinzip her sind, glaube ich, die meisten Leute schon länger in der Industrie, aber jetzt gerade erst bekannt geworden, wohingegen ein Molyneux eben seit Anfang seiner Karriere bekannt ist. Mhm. Aber es gibt halt diese richtigen Super- und Rockstars nicht mehr. Ne? Also ich meine, es gibt keinen John Romero. Ich meine, ich weiß nicht, ob das was sagt, John Romero, einer der Gründungsmitglieder von It, derjenige, der quasi Doom gemacht hat mit einigen anderen. Das waren früher Rockstars, ne? Das war Koks und Nutten und so eine Scheiße. Das war so richtig, so wie man sich das heutzutage vielleicht noch im Rock'n'Roll vorstellen kann, war das damals irgendwie in der Videospielindustrie. Die sind Ferrari gefahren, hatten großbrüstige Supermodel-Freundinnen und so ein Kram. Da war natürlich auch noch wesentlich mehr Geld da als heute. Für so individuelle Projekte. So eine Zeit ist natürlich vorbei, aber es gibt ja noch genug Leute, die eben aus dieser Zeit kommen. Ich meine, das muss natürlich jetzt nicht irgendwie wirklich durch Rockstartum äußern, aber auch ein Peter Molyneux ist halt eine Art von Idealist, die es, glaube ich, heutzutage als Frischblut in der Industrie schwerlich so geben kann. Ne? Also der hat natürlich einfach, der ist in der Zeit quasi mit diesem Medium groß geworden und mit seiner Arbeit, in der das einfach alles noch ein bisschen anders lief und in dem vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Grenzüberschreitung möglich war, als es heute der Fall ist. Deswegen, glaube ich, arbeitet er auch immer noch an Projekten, die eben so ein bisschen versuchen, Grenzen zu sprengen und ein bisschen versuchen, was anderes zu machen, auch wenn es, wie gesagt, meistens halt nicht so richtig gut funktioniert. Ja, keine Ahnung. Hast du noch irgendwas in die Richtung quasi? Ich meine, es gibt natürlich jetzt immer noch den schönen Vergleich mit Literatur, wenn man jetzt tatsächlich mal sagt, okay, versuchen wir jetzt mal irgendwie über den Künstler sein Werk zu interpretieren. Ich glaube, Kojima wird sich da wieder ganz lustig anbieten. ich glaube, sowas ist gar nicht so relevant bei uns, oder? Also ich glaube, dadurch, dass die Mechanik als zweite Ebene dazukommt, ist die Verständnisebene großteilig irrelevant. Ich habe einfach, ich weiß nicht, immer wenn du anfängst, von Literatur zu reden, über den Autor fällt mir zwangsläufig irgendwie Franz Kafka ein. Und dann habe ich mir irgendwie das Gefühl, dass das jetzt wieder... Ich meine, erzählt, glaube ich. Ja, das Problem ist einfach, Franz Kafka schreibt halt Bücher, die irgendwie auch sein eigenes Wohlbefinden irgendwie darstellen. Ich glaube nicht, dass ein Hideo Kojima halt ein Metal Gear Solid macht, weil er... Okay, ich glaube, also vielleicht wäre er gerne Solid Snake und so weiter. Da kann man jetzt natürlich wieder anfangen, so rumzusiedeln. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube, Spieleentwickler, die... da ist nicht so viel. Es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich möchte nicht sagen, dass sie da keine persönlichen Bindungen da drin haben, aber ich glaube, zum Beispiel Shigeru Miyamoto, der hat an sich nichts mit einem italienischen Klempner zu tun. Also, der ist natürlich jetzt in dem Sinne ein schlechtes Beispiel, als dass logischerweise Mario da rausfällt. Also ich rede jetzt dann eher von tiefgängigeren Spielen, wobei ich glaube halt, zum einen ist das Medium vielleicht noch nicht breit gefächert genug dafür, um reine Kunst hervorzubringen. Journey wäre vielleicht so ein Beispiel, wo es in eine andere Richtung geht und wo man tatsächlich vielleicht sagen könnte, man könnte darüber etwas über den Schaffer des Spiels lernen. Dann ist es natürlich so, dass es wie gesagt eigentlich immer ein Gruppenprojekt ist, sodass dadurch sowieso jede Art von außen oder von vorher vorgegebener Sinnfindung irgendwie erschwert wird. Und es ist, glaube ich, einfach der entscheidende Punkt, dass eben durch die Mechanik auch gleichzeitig so eine Verwischung des Ganzen entsteht. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Dadurch, dass es eben Mechanik noch so eine prominente und zweite Rolle spielt und so eine weitere Ebene da reingibt, verwischt das zwangsläufig die reine Geschichtsebene, auf der man dann eben über den Spielentwickler ansetzt. Du hast könnte. Einfach nicht dieses fest durchgehende Narrativ, was du halt genau, bei richtig. Film oder Literatur eben hast. Also, du hast richtig. Eben diese Unterbrechung genau. durch, sei es Gameplay, sei es was weiß ich was. Du hast einfach nicht durchgehend Story. Das wäre halt eine durchgehende Cutscene, aber das wäre dann halt kein Videospiel mehr. Richtig, und das ist halt die Sache. Also ich glaube, auch das macht halt den Unterschied dadurch, dass halt eben der Autor des Spiels, was ja oft genug auch nicht der Designer ist, das muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt ja auch, es gibt in meiste Zeit, ist es ja so, dass es einen Designer gibt, der das Design bestimmt und damit logischerweise auch schon den Handlungsrahmen und Geschichte vorgibt, aber trotzdem ist der nicht unbedingt der Autor der Geschichte. Sodass der Autor, der ja dann letztendlich derjenige ist, der die Geschichte schreibt, gar nicht die treibende Kraft hinter der ganzen Vision ist. Wieder ein Unterschied, es gibt wieder Leute wie zum Beispiel Suda51 und ich glaube auch Kojima war immer in der Geschichte von Metal Gear so weit beteiligt, dass man nur noch sagen kann, er ist einfach Co-Autor bzw. Leading Author vielleicht auch gewesen, Leading Writer. Also dass man sagen kann, dass es bei denen wieder auch wirklich aus deren Feder stammt, aber ich glaube in den meisten Fällen ist das eben nicht der Fall. Und natürlich hast du dann zusätzlich das Element, dass du halt einfach durch Interaktivität Kontrolle abgibst, klar. Und dadurch allein schon verwischt eben der Handlungsrahmen. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist jetzt, da melden ich momentan Lego Herr der Ringe spielen, dass einfach, wenn du Lego Herr der Ringe spielst, du halt merkst, es gibt bestimmte Szenen, die werden halt fürs Spiel in dem Sinne abgeändert, weil es einfach Sinn macht. Also, wenn du halt... Beziehungsweise, weil es keinen Sinn machen würde, sie im Original da wieder zu sehen. Ich meine, genau das, was wir gestern gespielt haben mit Gollum, also, dass du noch irgendwelche komischen Fische fangen musst und ihn damit bewerfen musst, damit er runterkommt und so weiter. Also, da merkst du, dass Mechanik da rein, also obwohl es eine Filmadaption ist, natürlich Lego Herr der Ringe ist natürlich keine als ernstzunehmende Filmumsetzung, aber trotzdem merkst du da, wenn du Mechanik reinbringen musst, gibt es halt gewisse Dinge, die halt nicht funktionieren, wie sie im Film funktionieren würden und umgekehrt. Also, also vor allem, weil du halt gewisse Dinge einfach auch mechanisch nicht umsetzen kannst. Und dadurch hättest du dann relativ lange Strecken des Films, wenn du dich an dessen Szenen hältst, in denen keinerlei Mechanik auftaucht, in denen du halt zwangsläufig finden musst. Gerade das Beispiel mit Gollum ist halt gut. Also das ist quasi das erste Zusammentreffen von Sam und Frodo auf Gollum. Und da hat man so eine Auseinandersetzung mit ihm. Und um ihn quasi zu fangen, muss man natürlich Mechanik reinbringen. Und das wäre jetzt ja im Original quasi ein kurzes Gerangel und dann Schwert gezogen gewesen. Und das wäre natürlich ein bisschen platt, sagen wir jetzt mal, umzusetzen gewesen in der Mechanik, sodass sie quasi eine Art Minispiel eingefügt haben, wo man eben Gollum, wo er an Wänden rumklettert und man muss ihn damit Fischen bewerfen, damit er runterfällt, damit man ihn nach und nach einfangen kann. Nur quasi als Erläuterung am Rande. Wo es natürlich dann quasi schwierig ist, wenn man jetzt einfach nur die Szenen so nimmt, wie sie sind und sagt, okay, wenn es eben keine Mechanik in der Szene gibt, dann bringen wir auch keine Mechanik in die Szene hinein. Wenn man das natürlich so angeht, dann wird es einfach sehr schnell sehr schwierig, weil man dann relativ lange Zeit ohne Gameplay hätte wahrscheinlich. Und das stimmt auch definitiv. Aber das ist halt so die Sache. Ja, also ich glaube, deswegen ist es auch, das finde ich, glaube ich, relativ angenehm auch, dass eben allein dadurch auch schon eben der Designer ein Stück weit weniger Einfluss auf deine Perzeption des Werkes hat. Zwar natürlich grundlegend durch den Eindruck, den du gewinnst, aber es ist eben nicht dieses, es ist Franz Kafka, deswegen interpretiere ich das so und so. Deswegen verstehe ich die Geschichte so und so. Du kannst aus einem Spiel wesentlich mehr machen. Zum einen, weil du immer Teil der Geschichte bist, immer Teil des Narrativs als Spieler. Du gestaltest dir die Spielwelt, selbst wenn sie Schlauchlevels sind, immer ein Stück weit selbst und erlebst vielleicht eigene Geschichten, die nicht unbedingt jeder erlebt. Und da wir immer mehr offene Welt, immer mehr große Rollenspiele kriegen, ist das auch immer mehr der Fall. Und zum anderen ist es natürlich auch sowieso so, selbst wenn das nicht der Fall ist, ist es immer noch etwas ganz anderes, dadurch, dass ein mechanikgetriebenes Medium in dem Sinne ist. Zumindest würde ich das jetzt mal so behaupten, oder? Dass Mechanik in dem Sinne eigentlich der Kernpunkt unseres Mediums ist im Vergleich zu Literatur und Film. Dass du natürlich in dem Moment einfach auch ein Stück weit eben die Kontrolle über dein Produkt verlierst und wir als Spieler einfach dadurch auch mehr Einfluss darauf haben, was wir denn daraus machen möchten. Und eben nicht diese große Instanz Autor da stehen kann und sagen kann, ich möchte aber, dass du das so und so machst. Auch wenn es natürlich ein Autor, die große Instanz Designer meine ich jetzt. Auch wenn es natürlich schon Designer gab, die gesagt haben, ich will, dass das so und so gespielt wird. Und man hat das gefälligst so und so zu verstehen. Und das wollte ich damit machen. So. Das gab es natürlich auch schon, aber ich glaube, es gibt wesentlich weniger Spielraum da in dem Sinne. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ich glaube, für uns Konsumenten oder für mich persönlich als Konsument, ich finde es angenehmer. Für den Designer weiß ich nicht aus dem Designstandpunkt, ob denen das vielleicht, es gibt schon auch Leute, denen das auf die Nerven geht. Es gab ja auch schon Leute, da hattest du doch, vorgestern haben wir doch erst drüber gesprochen, über ein schönes Beispiel, der... Der Creator von Myst. Ja, der hat die Spielebranche verlassen, weil eben genau das ihn gestört hat, weil er nämlich gesagt hat, er muss zu viel Kontrolle abgeben über sein Produkt, zu viel von seiner Geschichte quasi in die Hände eines Spielers legen, den er nicht kontrollieren kann, das gefällt ihm nicht, deswegen ist er Filmemacher geworden. Sein gutes Recht und durchaus nachvollziehbar, finde ich, also kann ich durchaus verstehen auch, dass es da bestimmt auch Leute gibt, die sagen, diese Art von Kontrolle möchte ich behalten über mein Produkt. Ich glaube, wir schweifen gerade schon wieder ein bisschen ab. Ja, wie sich das gehört. Sollen wir als Abschluss vielleicht noch, hast du denn irgendwelche Namen oder Studios, wo du wirklich sagen, oder wo du wirklich sagen würdest, ja, da bin ich fast immer uneingeschränkt dabei, wenn da was passiert? Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ein paar zu viele sind vielleicht sogar. Ich neige nicht so richtig zum Fanboy-Tum. Dafür bin ich immer ein bisschen zu griesgrämig und meckerig und kritisch. Aber so grundlegend, glaube ich, ist es schon so, dass ich Bethesda, eine der Spielfirmen ist, die mich zum einen über einen Großteil meines Spielerlebens begleitet hat und die mich zum anderen auch wirklich fast nie enttäuscht hat, was ja auch immer so eine Sache ist. Blizzard ist gerade für mich, wäre früher so eine Firma gewesen, mit den neuesten Sachen, die so passiert sind, Warcraft und den Add-ons, dem neuen Diablo 3 und sowas, ist das wesentlich weniger der Fall. Bethesda hat mich fast nie enttäuscht und ist heutzutage immer noch eine der Firmen, die auch gerade vor einigen Jahren als dieser große Stagnation durch die vielen Sequels war, eine der Firmen gewesen ist, die immer bereit war, auch eine neue IP aufzunehmen. Ja, als Dishonored angekündigt wurde, war das gerade so diese Hochphase, wo viele gesagt haben, wir sind an einem Stagnationspunkt angelangt, wir kriegen nur noch Call of Duty 16 und Assassin's Creed 15 und es geht nicht mehr richtig voran. Gerade in solchen Phasen war es Bethesda immer auch mal, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt eine neue IP, die was ganz, also auch was anderes versucht. Von daher ist, glaube ich, Bethesda so eine meiner absoluten Lieblingsfirmen, was natürlich auch mit Elder Scrolls zu tun hat. Und dahingehend auch Todd Howard, der Creative Director hinter eigentlich allen Elder Scrolls-Teilen ist, den, glaube ich, aber auch keiner so richtig groß kennt, der über Skyrim ein bisschen präsenter geworden ist, aber der sich nie so in den Vordergrund gedrängt hat. Und ich glaube, als zweite Firma halt Valve, aber ich glaube, Valve ist halt so, ne, everybody's darling, so, die sind halt einfach so ursympathisch, dass die fast jeder mag. Ich meine, die haben halt leider ewig wenige Spiele rausgebracht und ich warte immer noch auf Episode 3 für Half-Life, das vor 6 Jahren erscheinen sollte oder so. Da kann man auch durchaus mal kritisieren, aber die wären, glaube ich, so mein Platz 2, würde ich behaupten. Und ich, was anderes fällt mir, glaube ich, gar nicht ein. So kleinere Studios halt, so, weißt du, so ein paar Related Designs, ja, mit seiner Anno-Serie und so. Aber das ist dann nicht so, das ist nicht so dieser Platz in meinem Herzen, den, glaube ich, wirklich Bethesda auf Platz 1 hat. Wie ist denn das bei dir? Hast du das auch? Ich meine, so im Japanischen ist es ja vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist, weil das Problem ist, dass dann eigentlich meine Beziehung dann eher an Franchises hängen als an Personen, weil einfach meine Lieblingsfranchise irgendwie durch viele Personen gegangen sind, oder man kann natürlich, oder auch zum Beispiel, man kann jetzt sagen, Final Fantasy ist Square Enix, aber Square Enix mittlerweile viel zu groß, um zu sagen, Square Enix ist einer meiner Lieblingsentwickler. Also, ja, dafür machen sie auch gerade zu viel. Dafür machen sie einfach auch zu viel, um irgendwie sagen zu können, ja, darauf kann ich sie jetzt irgendwie festlegen. Also bei mir sind, glaube ich, eher Franchises vielleicht das einzige Team, ja, auch da kann man es schwer sagen, zum Beispiel das Tales Namco Team besteht ja auch aus 2 verschiedenen Teams, ich glaube, in jüngerer Vergangenheit vielleicht Naughty Dog als so ein Studio, wo ich mir sagen kann, ja, da haben jetzt eigentlich die letzten 3-4 großen Spiele, eigentlich fast alle Spiele von denen bisher, haben mir bisher sehr gut gefallen. Naughty Dog ist vielleicht das, was man irgendwie so noch so nennen kann. Bei vielen ist es mittlerweile so, dass da einfach kein Grundvertrauen in dem Sinne mehr da ist, dass ich sagen kann, dieser Name fällt, wird auf jeden Fall gut. Gibt's irgendwie nicht mehr. Das ist bei mir ähnlich. Also so viele, wo ich das, glaube ich, vor 3, 4, 5 Jahren noch gesagt hätte, sind heutzutage eben ja nicht mehr so, dass ich das immer noch sagen könnte. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Also ich glaube, Hironobu Sakaguchi ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ich glaube, ich in der Vergangenheit, als er noch Final Fantasy gemacht hat, dass mir da bestimmte Mechaniken, die in seinen Spielen immer drin waren, Zufallskämpfe, blabiblub oder dass sie mir dann nie irgendwie groß aufgestoßen sind. In dem Moment, wo jetzt Blue Dragon gemacht hat oder auch Lost Odyssey, gab es dann einige Elemente, wo ich dann gesagt habe, damit kann ich heutzutage irgendwie nicht mehr leben. Also, das ist mir dann irgendwie dann doch zu oldschool in dem Sinne. Und ich meine natürlich, jeder von den Großen hatte auch schon mal, hatte schon mal große Spiele dabei und auch mal weniger große Spiele. Also das kann man leider nicht mehr so oft festmachen. Kommt natürlich auch an, wie viele Teile es oder von bestimmten Franchise gibt oder wie viele Spiele ein bestimmter Entwickler schon gemacht hat. Aber jeder größere Entwickler, der mir jetzt einfällt, hatte bestimmt schon irgendwie ein, zwei Spiele drin, wo ich mir gedacht habe, nee, das ging jetzt irgendwie. Ja, siehst du, das ist, glaube ich, der einzige Unterschied, den ich nämlich habe. Das ist nämlich der einzige Grund, warum ich Bethesda noch nennen kann, weil die das eben wie irgendwie nicht hatten. Also Bethesda, Fallout-Spiele fand ich super, die alten Dings-Spiele fand ich klasse, die alten Elder Scrolls, auch die neuen. Dishonored, streitbar, habe ich bislang ehrlich gesagt immer noch nicht gespielt, weil es mich so interessiert, aber es ist anscheinend trotzdem ein gutes Spiel, also nichts, was mich enttäuschen könnte. Ein paar Mal habe ich mich ein bisschen über die DLC-Handhabe aufgeregt, gerade zu Oblivion-Zeiten, als die DLCs in den Kinderschuhen standen, aber das ist alles verzeihbar, finde ich. Aber da fällt mir jetzt ein, wir haben jetzt einen ganz großen Namen gar nicht genannt, das fällt mir jetzt erst ein. Ist okay, schieß los. Und das ist Rockstar. Ja, hast du das? Ja, Rockstar, ja, in Anführungsstrichen, oder? Also ich meine, klar, du hast natürlich grundlegend recht. Ich meine, mich interessiert Rockstar nicht, aber Rockstar ist mit Sicherheit einer der Entwickler, die, ja. Die auch ziemlich, ja, natürlich, die halt mit GTA eigentlich nie irgendwie in Fettnäpfchen getreten sind, das stimmt schon, ja. Die auch, glaube ich, die ziemlich, aber die sind natürlich auch wieder in dem Sinne fast eine Nische, so Open-World-Action-Spiele. Ja. Deswegen sind mir die, glaube ich, auch nicht eingefallen, weil die in meinem Kopf gar nicht so groß sind. Aber natürlich hast du grundlegend recht, klar, GTA 4, wie wir gerade rausgefunden haben, ist eins der bestbewerteten Spiele aller Zeiten und so. Das ist natürlich richtig. Was mir gerade noch eingefallen ist, was kleinere Entwickler angeht, die ich jetzt einfach nur noch mal so der Vollständigkeit halber erwähne und weil ich da tatsächlich in letzter Zeit extremer Fan geworden bin, ist FromSoft, die Demon's Souls und Dark Souls gemacht haben. Ah. Das hat nicht nur was mit den Spielen zu tun, weil ich die klasse finde. Na okay, ist Quatsch, es hat nur mit den Spielen zu tun, weil ich die klasse finde. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt in dem Sinne quasi Fanboy bin, sondern weil ich tatsächlich nicht nur mag, was sie gemacht haben, sondern auch, wie sie mit ihrer Franchise umgehen, mit ihren Produkten. Das hat auch was mit dem Herrn Hidetaka zu tun, der eben der Creator von Demon's Souls und Dark Souls war, der leider nicht mehr jetzt Creative Director bei Dark Souls 2 ist. Das ist jetzt jemand anderes. Aber auch schon, wie der mit der Presse umgegangen ist, wie der mit seinen Fans umgegangen ist, dass dieses ganze Spiel halt auf, das Spiel basiert eigentlich auf Trolling. Also das ganze Spiel basiert eben darauf, dass man andere Leute trollen soll. Und das haben die Entwickler auch selbst gemacht. Ich meine, es gibt in Dark Souls einen Charakter, der heißt Maneater Mildred. Das ist ein NPC, der quasi, der deine Welt invadet, wenn du an einer gewissen Stelle im Spiel bist und gegen dich kämpft. Und das ist der Bild, den die Entwickler genutzt haben, wenn sie internes Testing gemacht haben, um sich gegenseitig umzubringen. Das war quasi ein Charakter, den sie erstellt hatten, um eben mit dem loszuflitzen und sich gegenseitig damit über den Haufen zu hauen. Einfach so hinterrücks, weißt du? Wenn jemand gerade am Testen ist, bringst du ihn um, damit er nochmal von vorne anfangen kann. Und diese ganze Mentalität spielt sich in diesem Spiel sehr schön wieder und die haben das sehr konsequent durchgezogen, was eben das ganze Handling von dem Spiel in der Presse und auch in der Community angeht und ziemlich ignorant das wirklich gemacht. Das hat mir extrem gut gefallen. Also muss ich wirklich sagen, es fand ich ursympathisch, dass sie ja gesagt haben, das ist unser Spiel, das ist, wird genau, funktioniert genauso, wie wir es haben wollen und wir sind mit jedem Aspekt davon nicht nur zufrieden, sondern das ist irgendwie so inhärent für uns als Firma irgendwie das, was wir haben wollten und das, was wir auch vertreten wollen. Und das finde ich wirklich ursympathisch. Also es ist wirklich eine sehr, sehr coole Firma, muss ich sagen. Aber ja, die wollte ich jetzt einfach nur nochmal so am Rand als Werbung erwähnen. Schrecklich. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Hauptthema durch. War ein sehr schönes Thema und auch ein sehr umfangreiches und ich wette, wir könnten noch 3 Stunden weiter diskutieren. Vielleicht werden wir das auch gleich noch tun. An euch, wie immer, meldet euch bei uns, sagt uns, was ihr, ehrlich gesagt, als Lieblingsentwickler und Lieblingsstudios habt. Vielleicht auch, was ihr als Hassstudio oder als Hassentwickler angeben könnt. Auch, was eure Meinung allgemein dazu ist. Hast du ein Hassstudio? Habe ich ein Hassstudio? Nee, also ein richtiges Hassstudio habe ich nicht. Es gibt schon Konsorten, die ich nicht so gerne mag in der Videospielindustrie, definitiv. Aber das gibt's ja immer. Also ich bin zum Beispiel kein großer Freund von Kojima, muss ich sagen, von der Persönlichkeit. Aber andererseits gefällen mir die Metal Gear-Teile zum Teil auch gut. Also jetzt kann man natürlich wieder EA nennen, wie man es eigentlich immer macht. Ja, EA zählt ja nicht dafür so richtig. Dafür ist EA auch wieder zu groß. Ja, EA ist wieder dieser große Moloch. Den Kacke zu finden ist ja schon wieder, ja, Mainstream und. Ja, kann ich vielleicht sagen, ich bin Fan von Kassirai. Stimmt, Kassirai, ja, gut, von dem bin ich auch Fan. Aber von Kassirai. Nichts mit Spielentwicklung zu tun, aber der Typ ist einfach, ja, keine Ahnung. Nee, gut, sympathisch. Guter Mann auf jeden Fall, ja, das stimmt. ja, genau, was haltet ihr von Kassirai? Das ist die erste und wichtigste Frage, die ihr uns beantworten müsst. Vielleicht sollen wir mal ein Hauptthema machen: Kassirai. Kassirai, nur News über Kassirai? Wir werden beide Kassirai heißen in dem Podcast und nur über Kassirai reden und unser Tasty wird jeweils sein: Kassirai. Und wir werden das, den Podcast beginnen mit It's Ridge Racer. It's Uncommon Taste. Ja, das können wir tatsächlich machen. Ja, also schreibt uns eure Fanmails für Kassirei. Wir werden die an ihn weiterleiten. Er ist ein Polo-Partner von uns beiden. Golf-Buddy. Seit Jahren sind wir schon auf Du und Du mit dem. Unter anderem war die Idee für Ridge Racer eigentlich auch von uns. Also schreibt uns gerne, schreibt uns, aber für ihn. Wir leiten das an ihn weiter. Und falls ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns das einfach auch. Dasselbe wie immer. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit unseren Tasties. Und diese Woche bist du wieder dran. Ich habe mir das tatsächlich gemerkt. Die letzten drei Folgen habe ich mir gemerkt. Ich glaube, du bist dran. Wahrscheinlich lüge ich jetzt und ich wäre dran gewesen. Aber trotzdem. mein Tasty ist ein Indie-Projekt diesmal. Ich glaube, das erste Mal von mir. Und zwar handelt es sich um TBT The Black Tower. Jetzt kann man sagen, was ist das? Es ist ein Indie-Projekt von ein paar französischen Entwicklern, die sich inspiriert von JRPGs und besonders von Final Fantasy Teilen der PS1-Ära, sich jetzt an die Entwicklung eines Spiels gemacht haben, was ja Final Fantasy 7 nicht ganz unähnlich ist vom Aufbau. Sie haben schon einen ersten Trailer gezeigt, wo soll das Intro sein, ist alles noch nicht ganz fertig. Es gibt auch schon ein erstes Video, es sind auch erste Concept Arts und Screenshots. Es wird eine klassische Weltkarte geben, wie es in allen Final Fantasies ist. Der Hauptcharakter schwingt ein Schwert, das dem von Cloud Strife nicht so ganz unähnlich ist. Also die Parallelen zu Final Fantasy 7 oder 8 sind auf jeden Fall gegeben und auch gewollt. Und sie sind aber noch ziemlich am Anfang des Projekts, also es gibt da noch keine genauen Release-Daten oder sonst etwas. Sie haben mittlerweile eine Seite auf Steam Greenlight, wo man auch Kommentare zum bisherigen Projekt geben kann. Sie haben vor, damit noch auf jeden Fall Crowdfunding zu betreiben, wahrscheinlich dann über Kickstarter oder so, aber bisher ist es noch nicht der Fall. Wenn das soweit ist, würde ich da auf jeden Fall auch nochmal einen Link entweder über unsere Facebook-Seite oder über die Webpage auf jeden Fall verteilen. Also ich bin sehr interessiert daran, einfach deswegen, weil, ja, jetzt mal ganz davon abgesehen, was man jetzt von den neueren Final Fantasy-Teilen oder von neueren JRPGs hält, ich natürlich gerne mal wieder in so ein richtiges Oldschool, ja, Final Fantasy 7-mäßiges JRPG eintauchen wollen würde. Würde auf jeden Fall da auch plätschen. Wie gesagt, das, was bisher bekannt ist, ist noch nicht sehr viel, aber es sieht auf jeden Fall schon einigermaßen vielversprechend aus und könnte auf jeden Fall interessant sein. Ihr könnt da einfach mal reinschauen, ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen verlinken und dann könnt ihr euch ja selbst ein Urteil darüber bilden, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und das wäre dann vielleicht das erste JRPG, das ich auf dem PC spielen würde, weil natürlich Indie-Projekt aus Frankreich soll das natürlich in erster Linie erstmal nur für den PC erscheinen, Konsolen werden da wahrscheinlich erstmal leer ausgehen, aber die Grafik sah jetzt nicht so aus, als würde es mein Laptop nicht schaffen. Ja, ganz ehrlich, ich bin auch super gespannt, muss ich sagen. Final Fantasy 7 war nicht der letzte, den ich gespielt habe, aber der letzte große, der mir wirklich gefallen hat, den ich gespielt habe. Final Fantasy 10 will ich gar nicht erst drüber reden, wie schlimm ich dieses Spiel fand. Meine Final Fantasy Zeit ist schon. Aber du hast 9 nicht gespielt. Deswegen, ja, ich habe 9 nicht gespielt. Du hast schon gesagt, 9 war ziemlich super. 9 habe ich nicht gespielt. Ja. Ich habe 8 noch gespielt, das hat mir auch nicht so gut gefallen. 8 fand ich extrem kacke. Das fand ich sogar schlechter als 13. Da werden mich jetzt ein paar dafür steinigen. Aber Final Fantasy 8 war absolut schrecklich. Weswegen ich jetzt auch sagen werde, wer Square schon abgeschrieben hat, nach diesem schrecklichen Final Fantasy 8 kam Final Fantasy 9, also nach diesem schrecklichen Final Fantasy 13 könnte auch noch mit 15 gleich was Gutes kommen. Also ja, also warten wir mal ab. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, kannst du auch, finde ich auch völlig zu Recht, war ein guter Zeitpunkt auch. Also wie gesagt, ich bin auch mit der Final Fantasy Serie schon lange nicht mehr irgendwie so richtig warm, aber Final Fantasy, die ersten sieben habe ich alle komplett gespielt, fand ich auch alles super, ewig her schon zum Teil. Final Fantasy 7 war, glaube ich, dann das Aktuellste, was ich irgendwann nochmal wieder gespielt habe. Aber das sind halt die Spiele, die mich in der Final Fantasy Serie auch interessieren würden. Und das heißt also, ein Remake-Version, Remake ist ja Quatsch, aber eine, sagen wir mal, ein Nachfolger im Geiste so ein bisschen, beziehungsweise vielleicht so eine kleine Hommage, stelle ich mir auch sehr cool vor für einen PC, umso besser für mich. Von daher bin ich da durchaus auch sehr interessiert dran. Also guckt euch das mal an und wenn es Kickstarter gibt, dann werden wir es einfach auf unserer Seite posten, beziehungsweise dann ja einfach auch nochmal im News-Update wahrscheinlich erwähnen, sobald das gestartet ist, damit ihr da aktuell informiert seid. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mit meinem Tasty weiter. Mein Tasty ist im Zuge meiner eben gerade angebrachten Honorierung für Dark Souls und FromSoft auch in diesem Sinne. Es geht dabei um einen kleinen Wettbewerb, der auf der Dark Souls-Seite stattfindet, spezifisch auf der Dark Souls 2-Seite, nämlich auch zu Dark Souls 2. Es gibt die Möglichkeit, an einem Shield-Design-Contest teilzunehmen. Der läuft noch bis zum 18. Mai, ist also noch ein bisschen hin. sodass ihr noch genug Zeit habt. Ihr könnt euch anmelden auf der Seite, beziehungsweise ihr müsst die Seite liken, dann könnt ihr euch da Templates runterladen, da also quasi kleine Vorgaben, auf denen ihr dann euer Design machen könnt und könnt es dann einreichen. Es gibt eine Voting-Page auf Facebook, so eine kleine Facebook-App, die ihr quasi starten müsst. Dann kann man darauf sich die ganzen Einträge, die es schon gibt, angucken und ebenfalls da auch voten. Und die besten 10 werden dann an FromSoft geschickt. FromSoft guckt sich das Ganze an und wählt dann selbst 6 Gewinner aus, die dann letztendlich im Spiel vertreten sein werden. Das heißt, es wird dann im Spiel die Schilddesigns geben, die es eben, ja, die ihr quasi, beziehungsweise die Leute, die Community bei diesem Schilddesign-Contest gemacht haben. Das heißt, wenn man nur die letzten 10 kommt, ist die Chance relativ groß, dass man mit deinem Schild auch im Spiel landet. Ich finde es eine extrem coole Idee. Ich bin leider ultra lausig, was sowas angeht. Die Templates sind logischerweise, wenn man wirklich designen muss, einfach nur graue Kreise, beziehungsweise graue Schildformen, die einem vorgeben, wo eben die Grenzen des Schildes sind. Es gibt schon ein paar sehr coole Einträge. Was ich ehrlich gesagt am lustigsten finde derzeit ist, dass es derzeit auf Platz 1 ein Schild gibt, das eine Hommage an einen Dark Souls-Spieler ist, der über YouTube sehr aktiv und auch sehr bekannt, denke ich, ist. Epic Name Bro heißt der. Noch so ein kleiner Mini-Tasty da mit, falls ihr euch für Dark Souls interessiert. Der hat ein paar fantastische Lore-Videos gemacht. Die besten, die es auf YouTube gibt. Dark Souls hat eine extrem faszinierende Geschichte, die man kaum mitspielt, wenn man das Spiel nicht wirklich sehr aufmerksam spielt und sich jede einzelne Beschreibung der Gegenstände durchliest und sich auch wirklich Gedanken über die Welt macht und versucht, alles zu verbinden, dann verpasst man tatsächlich relativ viel davon, was auch unter anderem gewollt ist von Entwicklern. Aber wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass da ewig viel Lore ist und der hat ein paar sehr schöne Lore-Videos, auch Let's Plays gemacht. Und auf Platz 1 ist, wie gesagt, gerade ein Design, das eine Hommage an ihn ist, was ich sehr lustig finde. Guckt es euch einfach mal an, wenn ihr euch für Dark Souls und auch für Dark Souls 2 interessiert und ein bisschen, ja, vielleicht Fähigkeiten in dem Bereich hat, wäre es natürlich super cool. Versucht mal daran teilzunehmen und vielleicht landet ja von einem unserer Hörer tatsächlich ein Schild letztendlich im Spiel. Das wäre natürlich extrem awesome. Falls das der Fall ist, schreibt uns auf jeden Fall. Falls ihr Einträge habt und falls ihr Designs macht, dann schreibt uns und vor allem schreibt uns, wenn ihr tatsächlich potenziell auch gewonnen habt. Würden wir extrem cool finden. Und wie gesagt, all die, die sich dafür interessieren, ich packe den Link mit in die Beschreibung, logischerweise, wie es gehört. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken und vielleicht landet ja irgendwie irgendwas von uns bekannten Leuten oder vielleicht sogar von uns selbst. Ich werde meine Freundin mal ein bisschen triezen, dass sie das für mich macht. Ja, direkt im Spiel in Dark Souls 2. Finde ich eine sehr coole Aktion, muss ich sagen. Eine sehr coole Aktion, um die Community ein bisschen mehr mit einzubinden. Und ich glaube, FromSoft ist sowieso ein sehr community-naher Entwickler, was auch nötig war. Die ersten Spiele waren ja eher so, das erste Spiel war eher so ein Sleeperhead quasi, so ein Fan-Favorite. Ja. Von daher, glaube ich, haben die eine sehr enge Verbindung zur Community. Und ja, guckt euch das einfach mal an, würde ich sagen. Ja. Ja, guckt euch das auf jeden Fall an. Ich bin genauso lausig wie Merlin, was sowas angeht. Aber vielleicht können wir ja unser Logo mit Maus und Controller da reinbappen. Vielleicht können wir das irgendwie ganz krude da reinbröseln und dann mit 2 Votes am Ende auf Platz 85.000 sein. Aber wir können es probieren, ja, stimmt. Könnt ihr mal machen. Hört ihr dann in 2 Wochen, ob wir einen Eintrag abgegeben haben mit unserem Uncommon Taste Logo. Mal schauen. Ja, und dann noch vielleicht eine winzige Mini-Tasty für alle, die in Tübingen wohnen. Aber da fällt mir gerade ein, ist noch keiner auf die Idee gekommen, irgendwie das Zelda-Schild da drauf zu machen? Vielleicht, ich habe mir noch nicht alle Einträge angeguckt. So weit bin ich noch nicht gekommen. Es sind doch ein paar Seiten, durch die man sich klicken muss. Kann sein, dass auch das Schild schon gibt aus Zelda, bestimmt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hat bestimmt irgendjemand schon gemacht. Das ist ja die erste und einfachste Idee. Ja, kleine Mini-Tasty für alle, die in Tübingen wohnen, das nicht mitgekriegt haben. Keine Ahnung, ob das tatsächlich der Fall sein könnte, aber wir kommen ja aus Tübingen und entsprechend machen wir jetzt mal ein bisschen Tübingen-Werbung quasi für Studium-Generale-Vorlesungen. Es gibt nämlich gerade eine sehr interessante Studium-Generale-Vorlesung zum Thema Videospiele, vor allem zum Thema wissenschaftliche Herangehensweise an Videospiele und akademischer Background quasi, die sich eben damit beschäftigen, wie akademisch mit Videospielen umgegangen wird, aus medienschaftlicher Sicht, auch aus anderen Fachbereichen. Ich habe leider die letzte Vorlesung verpasst, weil ich da arbeiten musste, aber Joe war schon da und war schon sehr begeistert. Ab jetzt werden Joe und ich da eigentlich jede Woche rumhängen, denke ich. Das heißt, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, guckt euch mal im Studium Generale um und zieht euch das Programm rein. Es findet jeden Dienstag von 18 CT statt, im Hörsaal 22 im Kupferbau. Genau. Und ich glaube, nächstes Mal ist dann auch, da geht es um Game Studies und Narratologie, also da geht es auch um Narrative in Spielen und so weiter. Also super interessant, unser liebstes Hobby mal wissenschaftlich, analytisch dargestellt zu bekommen. Das ist ganz interessant, was Wissenschaftler so über unser Medium denken. Und ich war, wie gesagt, diese Woche dort und es war schon echt super interessant. Es waren der Director vom Games Research Institute in Kopenhagen da, ein Norweger, der echt cool drauf war, selbst auch Spiele zockt, war was auch irgendwie klar ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und wirklich so ein paar interessante Sachen gebracht hat. Also man hat schon noch gemerkt, dass dieser ganze Forschungszweig noch sehr jung ist. Sie sind noch sehr stark mit Definitionen beschäftigt. Erstmal zu definieren, was sie selbst eigentlich überhaupt sind und was sie eigentlich machen. Aber an sich super interessant. Also jeder, der in Tübingen ist oder in der Nähe von Tübingen ist und Zeit hat, der kann sich gerne da reinsetzen. Also lohnt sich meiner Meinung nach bestimmt. Definitiv. Also, und wie gesagt, wir werden auch da sein. Guckt es einfach mal an. Wir dachten, wir erwähnen es mal. Wir haben ja einige Hörer definitiv auch aus Tübingen und entsprechend, vielleicht hat es der eine oder andere ja noch gar nicht mitgekriegt und freut sich. Vielleicht kommen ja welche allein nur aufgrund von Autogrammwünschen. Die Chance geht gegen null. Aber wer weiß, vielleicht passiert es ja doch. Und dann sind wir so baff, dass wir ihn einfach nur schreien vor die Füße kotzen. Also. Ihr seid doch die Zweifel an, Kommentaries. Joe und Merlin, oh mein Gott, dass ich euch tatsächlich treffen kann. Das will ich erträumen lassen. Ja, davon sind wir dann doch noch 300 Folgen entfernt. Aber wir werden in 2 Wochen wieder eine haben und kleine Schritte, auch Kleinvieh macht Mist, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nächste Woche gibt's also, nächste Woche, Quatsch. In 2 Wochen gibt's wieder eine Folge, die nächste Folge, da hofft wir, schaltet ihr auch wieder ein. Da wird's auch wieder interessante und spannende Sachen von uns zu hören geben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und bis dahin, genießt die Sonne, grillt gefälligst an, wir werden's auch demnächst tun. Zumindest aber nicht an diesem Wochenende. nicht an diesem Wochenende, da bin ich auch gar nicht, da habe ich gar keine Zeit. Aber wahrscheinlich dann im Laufe der nächsten Woche oder sowas, wenn wieder gutes Wetter ist, wenn es wieder besser wird quasi. Ja. Sehr gut, also genießt die Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen oder sehen uns vielleicht im Hörsaal nächste Woche Dienstag. Bis dahin, macht es gut und bleibt uns gewogen. Genau, bis in 2 Wochen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Sehr gut, wir haben gar nicht so lange überzogen.